Keine Ahnung. Kulturmarxismus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo wir hier sind, aber wir sind die Weltraumaffen. Mal wieder Sonntagaufnahme. Willkommen. Einmal mit Profis, Kulturmarxismus, lasst euch zeigen. Kacke. Ja, es ist schon wieder Sonntagabend. So schnell geht eine Woche rum, ey. Und statt uns zu langweilen bei Allgemeinplätzen von Schulz und Merkel, haben wir gedacht, wir kommen extra zu euch hier live. Over the power of the Internet. Ja. Die alternative Wochenschau. Ja, ich habe auch schon Nicht die eingeblendet. tönende Woche. Oh. Und zwar fangen wir an mit der schönen Welt von Bertelsmann. Ich habe das sicherlich mitbekommen, wenn ihr vor 2 Wochen irgendeine Zeitung geöffnet habt, da wurde überall diese Bertelsmann-Studie zitiert, wo es darum geht, dass angeblich die Migranten im Arbeitsmarkt so wunderbar angenommen werden, aber nur die dummen Deutschen so, die rein halt nicht. Und die sind halt das einzige Problem, eigentlich das richtige Problem bei der Integration. Ansonsten läuft ja alles schön. Aber wie hier die Neue Zürcher Zeitung schreibt, ist das halt Quark. Also diverse andere Studien zu dem Thema haben halt eben gesagt, dass das eben nicht der Fall ist. Oder es ging, glaube ich, speziell um Muslime und nicht nur um Migranten generell, wie ich gerade gesagt hatte. Und ja, also, dass die halt unter den Arbeitslosen halt doch eine höhere Zahl haben und nicht wie da in der Bertelsmann-Studie, es hieß halt eben eine geringere, also nicht so gut in den Arbeitsmarkt eigentlich integriert sind. Und ja, wie hier auch steht, Fundamentalismus und sowas haben sie halt da ganz ausgeklammert. Das ist halt alles ein bisschen schön Färberei gewesen. Aber es wurde natürlich wieder wohlwollend aufgenommen, auf jeden Fall in den Medien. Was ich am erschreckendsten fand an dem Artikel war die Zahl, 47% der Muslime in Deutschland sagen, ihnen sind die Gebote wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem sie leben. Genau, Also das wurde ja auch. ich hätte gehofft, dass es nicht fast die Hälfte ist, aber es ist offensichtlich trauriger, als Aber ich da ging noch es jetzt, glaube ich, um dachte. die Türken speziell, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja. Entschuldigung, stimmt, es Ja. geht um die türkischstämmigen. 2? 32% denken, Muslime sollten die Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung wie zu Zeiten des Propheten Mohammeds anstreben. Also jeder Wow. Dritte. Jeder Das muss man Dritte. sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Rückkehr zu einer Gesellschaftsordnung wie zu Zeiten des Propheten Mohammed. Also somit. Hand abhacken auf dem Dorfplatz oder auspeitschen ohne weit entwickelte Technologie oder Medizin. Und komischerweise ein Fünftel der Leute bezeichnet ihre Haltung zu Juden als sehr negativ oder eher negativ. Das ist sowas. Und dann machen sie sich Sorgen um die 19% Deutschen, die sagen, sie möchten nicht neben Muslimen leben. Vielleicht gibt sich das ja die Hand. Vielleicht sind die Muslime, die neben die 19% ziehen wollen, ja die 21% Antisemiten. Dann würde ich das auch verstehen. Ja. Ja, aber Bertelsmann Stiftung, ich meine, da wissen wir doch alle, woher es kommt. Das ist Das hier mal wieder ist. die islamkritische Emma, wie wir sie erkennen aus der Vergangenheit schon. Diesmal hat hier die Nekla Kilik hier einen Beitrag geschrieben über die Integrationsministerin. Und hier steht viel drin, was mir auch noch nicht so ganz bekannt war. Die hat doch irgendwie zwei salafistische Brüder. Genau, das zum einen, das wusste ich aber schon, aber gut, da kann man, ja, weiß man nicht, ne? Keine Aber Sippenhaft bei uns. du kannst halt auch nicht per se jemanden in Sippenhaft nehmen, so, nur weil jetzt irgendwie ein Familienmitglied von dir irgendwie Quatsch macht, kannst du jetzt nicht direkt in Haftung dafür genommen Also werden. steht hier zumindest drin, dass sie zu so Sachen wie diesen Durchsuchungen, Hausdurchsuchungen wegen Koranverteilung und so, dass sie da irgendwie gemeint hat, von wegen so, also hingedreht hat. als wäre das halt so Willkür vom Staat oder so. War das eine Polizeiaktion, die über Monate vorbereitet worden ist, die speziell auf Salafisten abgezielt hat, die ja in dieser Lease-Kampagne sich engagiert haben. Genau, also. Und dann hat er sie auch so Sachen gesagt zur Kinderehe, dass das ja auch irgendwie schlecht sein sollte, wenn man das pauschal verbietet. Ja, auf jeden Fall. Also. Und sogenannte VielfaltsberaterInnen der Migrantenorganisation sollen unter Anleitung einer Art Kontrollbehörde mit dem Titel Nationaler Rat zur interkulturellen Öffnung die Standards zur interkulturellen Öffnung, die IQ-Checks durchsetzen. Man stellt sich so etwas wie ein Halal-Zertifikat vor, mit dem das vom islamischen Glauben Erlaubte gekennzeichnet wird. Selbst Gesetze sollen, bevor sie vom Deutschen Bundestag beschlossen werden können, ein IQ-Siegel benötigen. Wo ist die nächste Miliz, bei der ich mich freiwillig melden kann? Seid ihr noch ganz dicht? Wir haben nicht mal Nation-Checks. Nee, das hört sich toll an. Das klingt so nach so einer interkulturellen Öffnung. Das klingt so nach der Geräteanwendung. So automatisiert ist dann so ein Siegel, das kriegst du so drauf. So Islam, Stiftung Islam Warentest sagt sehr halal. Ja. Ich sag mal, das Programm kann sich die Frau Özuguz einfach in ihre interkulturelle Öffnung schieben. Ja? Welche genau ist nicht spezifiziert, bitte keine Anwälte schicken. Ja, für meinen ihren Mund. In das Nasenloch. Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall halt dieses Ding, also was sie halt ziemlich stark vorantreibt, ist so dieses Verbände-Einfluss. Also, dass halt diese ganzen Organisationen da irgendwie fünfte Kolonne des Dschihads, würde ich behaupten. Keine Ahnung. Also Zivilgesellschaft. Gesetze müssen halal sein. Ich sag halt, Zivilgesellschaft Alter. Ist halt wieder so dieses Wort wahrscheinlich, was wir in dem Zusammenhang wieder hören werden. Ne? So nach dem Motto, ja, das ist ja hier gar, das ist ja nur die Zivilgesellschaft, das wollen die Leute ja unbedingt so. Wir sind ja eine Demokratie und deswegen machen wir das dann natürlich. Da kommt Hallo, die Kultur. Ich bin Ihr Vielfaltsberater, kann ich bitte Ihr IQ-Siegel sehen? Da kommt die kulturlose Köterrasse ziemlich in Wallung, wenn sie sowas liest. Ja, komisch, worüber eigentlich, ne? Dabei gibt es ja gar nichts, worauf wir uns verständigen könnten. So. Ja, ihr habt doch nichts zu verlieren hier. Ja. Ah, Kopfschmerz. Ja, Familiennachzug. 390.000 Syrer dürfen Familien nachholen. Über die afrikanischen Begehrlichkeiten in der Richtung wird aber erst nach der Bundestagswahl entschieden. Ne? Für die Nicht-Syrer, die das ja natürlich auch alle wollen. Das Ding ist jetzt auch, ich kann jetzt mit der Zahl selber auch nicht wirklich was anfangen. 390.000 Syrer dürfen Familien nachholen. Heißt es dann plus 390 oder plus 1,24 Millionen? Also, nee, 390 bedeutet, also es wären 390.000, wenn jeder Syrer nur eine einzige Person in der Familie hätte, okay? So. Ja. Aber und die können auch irgendwie so 10 Leute haben. In islamischen Ländern. Ne? Also ich habe einen Artikel dazu gelesen, da stand drin, dass sie deutlich höher sind. Ich will jetzt hier keine rassistischen Bemerkungen machen, das gibt ja Ärger, aber das könnten halt auch locker 4-5 Personen pro Nase sein. Und dürfen die nur die Kinder nachholen oder auch Großeltern oder Brüder oder Schwestern? Vor allem denke ich mir, hat man jetzt komplett irgendwie aufgegeben, irgendwie ja, Stationen in den Ländern, die näher sind, auszubauen? Oder warum kommen die jetzt alle nach Deutschland? Ich meine, Syrien ist ein Stück weit entfernt von Deutschland, oder? Und wenn man da unten guckt, 230.000 Nachzugsvisa wurden schon erteilt. Also wir haben diese 390.000 schon fast verdoppelt. Ich weiß nicht, wie sie dieses Ding in Fahrt halten wollen, in dem wir hier sitzen, wie der Zug weiterfahren soll, weil offensichtlich sind sie gerade dabei, die Bremsen auszubauen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, weißt du, wenn du dann jetzt halt auch explodierende Kosten im Sicherheitsapparat hast, weißt du, wenn du dir anguckst, wie viele Gefährder halt auch unter Flüchtlingen sind, dann ich weiß, natürlich hat es natürlich auch einen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt ein Stück weit, aber ich weiß nicht, inwieweit das wieder aufgefressen wird, wenn du dann einfach für Geheimdienst und Polizei mehr Geld ausgeben musst. Also ich keine Ahnung, so. Ja, aber was heißt auch nur Geheimdienst und Polizei? Unsere Mieten sind am Anschlag, die Städte sind voll, da kriegst du nicht mal mehr was, selbst mit viel Geld so ungefähr. Also, aber es wird ja ständig jetzt hier da geschwärmt vor der Bundestagswahl, wie niedrig die Arbeitslosenquote ist, wobei halt die Hartz-IV-Empfänger einfach mal wieder schön rausgerechnet worden sind, die inzwischen natürlich dank der Einwanderungspolitik auch gestiegen sind, weil wie soll das auch sonst anders sein? Ja? Das sind so viele Probleme und keiner kann sagen, wohin das führt. Und wenn ich dann halt dazu so einen Özogut-Scheiß höre von interkultureller Öffnung, wird mir Angst und Bange, weil da kommen ja jetzt auch nicht irgendwie Reformmuslime oder wie es damals war, als im Jugoslawienkrieg war, dass da Gemäßigte kommen. Ja, oder Leute, die halt in ihrem Land selbst schon irgendwie wegen ihrem Glauben einfach nicht mehr willkommen sind. Ja. Und die NGOs haben ja auch noch gesagt, dass DNA-Tests zum Beispiel gar nicht gehen, ja, um festzustellen, ob diese Leute, die du dann nachholst, überhaupt mit dir verwandt sind. Das ist ja gegen die Menschenrechte. Also du könntest theoretisch auch sagen, ich habe 7 Kinder und dann, wir wissen ja, dass das kein Problem ist, auch mit 30 hier noch als minderjähriger Flüchtling aufgenommen zu werden. Hauptsache, du hast deinen Pass verloren. Boah, Alter, das ist so fürchterlich. Mann, warum nimmt man jetzt noch mehr Leute auf? Naja, Islamismus-Experte fordert Kopftuchverbot bei Minderjährigen. Ja, von Ahmed Mansour. Also ich finde das nicht schlecht. Also so einmal als Denkanstoß, dass man das als Möglichkeit hat. Weil ich hatte auch in meiner Schulklasse, in der Grundschule, hatte ich auch wir hatten 3 Türkinnen in der Klasse und dann haben halt 2 davon irgendwann angefangen, ein Kopftuch zu tragen. Und dann haben 2 von denen, die haben dann die eine, die halt das nicht getragen haben, die wurde dann hin und wieder in der Pause halt gepiesackt und dann hat die irgendwann auch ein Kopftuch getragen. Ja, und dann hat das Piesacken aufgehört. Ja, und ich meine, mir ist das erst viele Jahre später irgendwie klar geworden, weil, keine Ahnung, als Kind, was weiß ich, dämliches Kopftuch, denkst du über nichts nach, weißt du, wenn du Grundschüler bist. Aber irgendwann Jahre später dachte ich mir, was war denn das? Also, weißt du, ja, finde ich es eigentlich ganz gut, dass du dann einfach sagst, so, hey, wenn du 18 bist, bis 18 und so, aber dass du halt, wenn, solange die Kinder noch jung bist, dass du da einfach ein bisschen, ja, halt dran denkst, dass halt Kind sein erstmal Kind sein bedeutet und nicht unbedingt, dass du sofort irgendwie ein religiöses Symbol mit dir rumschleppen musst. Also, ich finde die Idee von dem Ahmed Mansour nicht schlecht. So. Ja, ich finde sie eigentlich auch ganz sensibel, sagen wir es so, ganz gut, ja. Rund 60 ehemalige Nusra-Kämpfer aus Syrien in Deutschland. Was ist Nusra und warum ist das relevant? Das ist die arabische Variante von Nuspli. Das ist so ein billiger Nutella-Ersatz. Ah, genau, an Massakern beteiligt gewesen. Ja, genau, ja, macht auch Sinn, ja. Ja. Nusra-Front ist ein Al-Qaida-Ableger in, oh nein, in Syrien. Oh nein. Ja. Oh nein. Aber sind das nicht die Guten, die gegen den bösen Präsidenten Assad kämpfen? Unbedingt. Ja, nur wie... Ich frage mich auch, wie du jetzt als Nusra-Kämpfer jetzt dann hier so nach Deutschland kommst, sagst du dann, ja, ich krieg eventuell die Todesstrafe, weil ich dort unten einer Terrororganisation angehangen bin. Deswegen brauche ich hier als politisch Verfolgter Asyl. Weißt du? Und dann einfach die Frage stellen, dann, so kann ich meine Familie rüberholen? Ja, weißt du? Ach Gott, nein, Mann, was ist das? Wir haben sogar später noch einen Artikel von Gates, und ich weiß nicht, ob er mit drin ist, der stellt da zig Fälle aus komplett Europa vor, wo genau sowas der Fall ist. Also wo dann auch jemand aus Libyen irgendwie der muslimischen Bruderschaft anhängt und deswegen dann Asyl bekommt und als Imam salafistischen Quark verzapft. Aha. Ach, und hier ein Islamismus-Experte. Der Terror hat natürlich mit dem Islam zu tun. Wasser ist nass, der Mond ist nicht aus Käse, andere Wahrheiten. Ja, das ist der israelisch-arabische Psychologe und Autor Ahmad Mansour, der vor ein paar Artikeln heute. Ja, gut, aber der ist ja auch schon in dieser Islamhasser-Kiste drin, dem hört ja auch schon kaum noch jemand zu. Was eigentlich total schade ist, okay. So. Ich mag ihn. Ja, nee, ich mag ihn auch, aber das ist ja das Schlimme, dass Abdel Samad hatten wir eben, oder er, oder dieser, wie hieß er, dieser aus Mannheim, der diese Woche die Geschichte mit der ARD hatte. Imad Karim. Imram oder so. Imad Karim. Imad Karim, genau. Die Leute werden so, gerade bei dem Karim ist es ja richtig bitter, der wird so in die rechte Ecke gesteckt, der ist AfD. Befürworter, aber er ist verdammt nochmal halt auch ein Einwanderer, ein Migrant, eine Minderheit, all diese Sachen, die bei anderen Leuten als Schutzschild funktionieren. Aber ihn kann man wohl offensichtlich direkt in die Nähe von Nazis stellen, wenn man das will. Das ist so traurig. Prost. Darauf erstmal einen trinken. Ne? Wir müssen die Jugendlichen schneller erreichen und den Islamisten und Hasspredigern zuvorkommen. Ja, wie wollt ihr das machen? Wollt ihr sie ihren Eltern wegnehmen oder was? Weil wer schleppt die denn in Moschees oder Moscheen oder wer schickt die denn zu irgendwelchen Koranstunden? Ja. Wollt ihr das den Eltern verbieten? Das ist halt das Problem. Unsere Freiheit und die Art, wie diese Religion Freiheit Leuten wegnimmt, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist das Verständnis von der Freiheit, das wir hier haben und das, was sie da in ihrer Religion haben, sind zwei absolut verschiedene. Ja. Und wir haben jetzt seit 50 Jahren fast versuchen wir da einen Adapter zu bauen und seit 50 Jahren funktioniert es nicht. Im Gegenteil, wir haben im Moment eine Radikalisierung. Ich sehe hier immer mehr Frauen und auch halt, wie im letzten Artikel angesprochen, junge Mädchen hier oder im vorletzten, mit Kopftüchern. Ja. Stille Islamisierung. Ja. Wir müssen gegen die ideologischen Brandstifter, die mitten in unserer Gesellschaft existieren, massiv vorgehen. Ja. Das soll mal ein Deutscher sagen. Halt, da ist sofort die Hütte am Brennen. Das ist ja fast, als wollte man die in Anatolien entsorgen. Ja, ne. Was ich zum auch eine hanebüchende Diskussion finde, aber das nur am Rande. Ich meine, wie oft sollen Leute noch so im Namen des Islam irgendwie Hass predigen und Leute umbringen, bis Leute kapieren, dass das Problem wirklich im Islam selbst liegt? So, und wenn das zu sagen heißt nicht, dass man sagt, oh, es gibt aber überhaupt nichts Gutes am Islam. Ja, toll, es gibt natürlich tolle Dinge, die im Koran stehen und so, ist echt toll. Aber diese Dinge bekommt man auch anderswo und zwar ohne diesen ganzen Scheiß von 72 Jungfrauen und bringt euch um. Du meinst so in etwas so, der Islam, der hat auch Autobahnen gebaut. Ja, sowas, der Islam, der war hier voll feministisch und so und eigentlich hier, der befreit die Frau. Ja klar, also am Arsch, die Räuber. Der Islam hat Raffinerien gebaut, ist glaube ich die Entsprechung im arabischen Raum. Ah, okay. Der hat Leute auf den Mond befördert. Jetzt wiederholt doch nicht mal die Fake News, die wir entlarvt haben. Ja, haben wir, natürlich. Ich muss ja darauf hinweisen, dass wir hier Fake News entlarven. Ja, welche Werte verkörpern die Terroristen? Das haben wir eben in der anderen Umfrage gesehen. Wie viele Leute diese Terroristenwerte mitverkörpern? 32% waren es, die gesagt haben, die Welt soll wieder so werden wie zu Mohammeds Zeiten. Das ist doch das, worüber wir uns Gedanken machen sollten und nicht... Ja, also wir haben schon irgendwie in der Definition von moderaten Muslimen ja drin eben, dass das Leute sind, die halt nicht aktiv Leute umbringen. Ja. es ist sehr, sehr toll. Aber Deutschland will die Integration nicht. Immer dran denken. Und Deutschland braucht unbedingt das Siegel für kulturelle Öffnungen. Ja, ja hier, Chris hat es schon markiert. Sie verachten das Leben und orientieren sich am Jenseits. Ja. Wirklich, ich habe halt mit ein paar Muslimen dann so gesprochen gehabt während meiner Arbeit letzten Monat und die meinen auch so, weißt du was hier, die also so, dass wir sehen das Leben als so eine Prüfung an, ja, und Allah gibt dir so eine Prüfung und du musst damit da durchkommen und sie bestehen und dann wirst du von ihm dann bewertet, ja. Und deswegen ist das schon so eine Orientierung an das Jenseits, deswegen ist ihnen auch das Leben im Hier und Jetzt vollkommen egal. Deswegen können die auch total asozial damit umgehen. Und das ist schon das Fundament, aus dem sich dann all der ganze menschenverachtende Scheiß entwickelt. Gut gesagt. Ja, das hat auch damit zu tun, dass wir hier halt irgendwie uns weiterentwickelt haben und je besser das Leben für die Leute wurde, umso weniger mussten sie sich in der Kirche verstecken, wenn es geblitzt und gedonnert hat. Und umso offener ist die Gesellschaft geworden. Und da unten ist halt für viele Leute das Leben immer noch wie zu Zeiten des Propheten Mohammed mit einer Ziege und, keine Ahnung, einer schielenden Frau und 5 Kindern. Ja? Und da ist halt der Nährboden viel günstiger für so ein Hokuspokus. Mein Gott sagt, wir müssen alle anderen, die nicht an den Glauben, umbringen. Ja, hört sich logisch an. Und wir lassen uns das hier importieren. Wir versuchen es noch zu integrieren. Warum? Warum? Ja, hier, guck, der letzte Satz in diesem Abschnitt. Mit diesen Leuten nach jedem Anschlag Mahnwache zu veranstalten, ist falsch und einfach feige. Ja. Ja, also ich meine, so, es ist eine Ideologie, okay? Das sind ein paar Gedanken. Du bist damit nicht geboren. Du kannst sie ablegen, okay? Du hast sie nicht als so wie deine Haut zu haben, ja? Du kannst es uminterpretieren, wie du willst. Sogar deine eigene Hautfarbe kannst du so uminterpretieren, wie es dir gefällt und es zumindest als neutrales Ding behandeln, ja? Aber, boah, fürchterlich, Mann. Ja, hier. Danke, Chris, fürs Markieren. Ja, auf jeden Fall, auch wenn wir sagen, dass das nur tragische Einzelfälle sind, dass das Jugendliche sind, die ausgegrenzt wurden, die Rassismus erfahren mussten, etc. Das stimmt einfach nicht. Und das ist halt wirklich auch eben gut markiert, Chris, eben der Fall. Ja. Es kann halt echt nicht sein, dass wir alles auf das Korn von oben schieben und sagen, es ist schon okay so. Ja, ich meine, das ist doch auch völlig widersinnig. Das können wir aus eigener Erfahrung beiseite schieben, weil Andreas Bader, Gudrun Enslin, Ulrike Meinhof, das waren alles gebildete Menschen aus gutem Haus. Ja? Und die sind radikalisiert worden. Und nicht irgendwie der Penner aus der Gosse oder der Hafenarbeiter. Ja, oder auch bei ISIS, da sitzen sehr viele Leute, die eben den Koran studiert haben, okay? Die haben den studiert, das sind Magister und Doktoren und was weiß ich wer, eben in dem Bereich von Islamwissenschaften. Und die wissen, was sie machen, die wissen, wie man das Ding interpretiert. Ich meine, ich weiß, kein richtiger Islamist und so, kein wahrer Islamist, aber trotzdem, ja, man muss doch irgendwo ganz klar... Das hat mit nichts was zu tun. Ja, ne? Das ist auch echt ein toller Zufall, dass die eigentlichen originalen Texte, ja, auf einer Sprache geschrieben sind, die heutzutage von wenigen Leuten überhaupt in der Form verstanden werden können, wie sie vorher geschrieben wurden. Das ist eine ganz andere Sprache, das ist eine ganz alte Sprache dann. So, und das ist ganz interessant, das ist echt praktisch. So, ich muss nicht den Originalquelltext lesen, ich kann schon einfach eine Übersetzung von lesen, eine Interpretation, eine Zusammenfassung, einfach dem Typen da zuhören, der weiß schon, was er sagt. Ja, das macht mir ja nicht so unbedingt große Hoffnung, so dieses wieder vage Gerede von wegen so, ja, die Leute müssen das einfach sehen und überhaupt, wir brauchen Bildung. Ja, das mit der Bildung ist halt auch so ein Totschlagargument, weil es spielt halt darauf an, dass du halt dann nicht genügend über deinen Glaube Bescheid weißt und deswegen in so Fahrwasser kommst. Und es ist aber halt jetzt so rein wissenschaftlich jetzt nicht unbedingt anerkannt, dass das der Fall ist. Du kannst auch studieren. Ich meine, der Mohammed Atta, der war doch hier Ingenieur, der war doch, glaube ich, Architekt oder sowas. Also da musst du dich halt mit dem Glauben selber auseinandersetzen. Also und mit dessen Inhalte. Auf der einen Seite ist halt auch mehr Bildung, toll, wenn du gleichzeitig wegen der immer größeren Zahlen von Leuten mit Migrationshintergrund in den Schulen die Sachen immer weiter eindampfen musst, den Grundwortschatz verkleinern, damit es nicht so kompliziert ist und solche Sachen. Ja, also wir sollten uns wahrscheinlich, ja, Kinder konzentrieren, das ist ganz gut. Ja, Schulen wären vielleicht auch ganz gut, aber das wird sich so schnell nicht ändern. Deswegen würde ich sagen, dass es viel effektiver wäre, wenn man die rationale Islamophobie weiter am Laufen hält, ja, und auch wirklich filtert von der, die irgendwie zur Sache führt und die halt eben an der Sache vorbeiführt. Ja, also Islam ist auf keinen Fall etwas, wo man sagen sollte, hier, das ist gut, ja, denn in den letzten 500 Jahren, ja, ist aus dem Islam nichts durchgekommen, was irgendwie die Welt bereichert hätte, okay, nichts. Das ist aber ein harsches Statement, check your privilege. Ja, ne, klar. Nein, aber ich weiß, was du meinst. So prinzipiell fällt dir jetzt nichts irgendwie ein, wo du jetzt sagst, wow, das ist toll oder so. Weißt du, du hast bei verschiedenen Staaten und auch geografischen Regionen kannst sagen, oh, die haben, keine Ahnung, die haben das iPhone hervorgebracht oder die haben scheiß Social Media Seiten oder weißt du, irgendwie sowas. Und irgendwie, wenn ich an den Mittleren Osten denke, dann exportieren die halt Terror und Flüchtlinge und ja, die haben halt ganz gute Sachen gemacht, okay? Ganz viel früher. Aber das wurde eben durch diesen ganzen Topf von Ideologie, von Islamismus, von radikalem Islam komplett zunichte gemacht. Ja, das ist halt das Fürchterliche, ja. Und ich meine, selbst wenn man sich das Land allein anschaut, in dem dieser Islam halt stattfindet. Vorher war es gut in Iran, da durften Frauen ohne Kopftuch rumlaufen, da haben Leute noch Witze drüber gemacht zur Verschleierung, okay, in ihrem eigenen Land. Und bam, dann kam der Islamismus rein und jetzt ist es zu. Ja. Aber ist es nicht ein Wunschdenken, wenn es der Politik selbst an vernünftigen Integrationskonzepten fehlt? Die Antwort darauf, unsere Volksparteien wollten gegenwärtig die Wahl gewinnen. Das Thema Integration versuchen sie auszusparen. Ich werfe den großen Volksparteien vor, dass sie in eine Wahl ohne genauen Plan zum Thema Integration und Terror gehen. Das ist es doch, was die meisten Menschen derzeit beschäftigt. Und ich finde es unverzeihlich, dass man dieses Thema den Rechten und Rassisten überlässt. Was ja auch dann stimmt, weißt du, wenn die einen sagen, weißt du was, darüber reden wir nicht, das ist für uns Islamophobie, das ist fremdenfeindlich, das wollen wir nicht, das ist Iberbär, dann kommen die Leute hin, die das nicht Iberbär finden und reden dann darüber. Und das dann halt dann in dem Fall die Rechten und die Rassisten. Ja, und das sind dann bestimmt auch noch mehr Leute drin und so, aber ja. Ja, wenn du dich selbst aus dem Diskurs entfernst, kannst du dich nicht irgendwie darüber beschweren, dass da eine Position sich das zur Macht macht. Durchsetzt. Also, ja, durchsetzt. Das ist ja mit der Linken so. Die Linke, die tut ja einfach komplett ignorieren, dass im Mittleren Osten halt auch ein Proxy-kalter Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien herrscht und deswegen die Region so instabil ist, sondern die Linke sagt einfach nur, ja, das ist der imperiale Westen, das ist die NATO, das ist alles von uns gemacht, weil Islam ist friedlich und das ist alles eine Erfindung von Hollywood und der CIA. Und ich mir dann denke, ja, Leute, Linke, kommt doch mal also zu Potte. Mit großen Volksparteien meint er jetzt wahrscheinlich die SPD und die CDU und ich meine, die CDU hat sowieso immer keine richtige Meinung zu irgendwas, so ein Wahlkampf ist. Außer so ein paar, von wegen, wir wollen, dass alles gut wird. Für ein Land, in dem wir gut und gern leben. Ja, klar. Egal, also in dem Fall hast du ja schon recht. Die kleineren Parteien auch, also, ist auf jeden Fall schon so, dass das Thema angesprochen wird, aber dann halt eben auch, also zum Beispiel die FDP Niedersachsen, da habe ich jetzt das Wahlprogramm gelesen vergangene Woche und da habe ich dann auf jeden Fall zweimal schon die Formulierung der sogenannte islamische Staat gelesen. Und man spricht sich halt auch dafür aus, dass der Familiennachzug wieder funktioniert und so ein Kram. Oder auf jeden Fall nicht weiter eingeschränkt. Man sollte vielleicht. Ja, also, man sollte vielleicht so eine Frage stellen, wenn man Leute dann so ihre politische, also jede Partei so befragt und so bemisst nach den Antworten, die sie geben, dann könnte man noch die Frage einführen, was wollt ihr eigentlich gegen den Islam unternehmen? So. Dann schauen, was die drauf antworten. Ach. Alter, fürchte nicht. Ach ja, in Libyen macht jetzt die Brigade 48 Jagd auf Migranten. Ja, das ist eine lokale Miliz. In Libyen haben wir die Situation, dass das Land zweigeteilt ist. Du hast keine ordentliche Regierung, die das gesamte Land repräsentiert. Ein Teil wird vom Westen unterstützt, der andere nicht, weil bei dem anderen Teil sind halt auch geleakte Dokumente entstanden, wo man festgestellt hat, dass sie halt auch mit dem IS miteinander zu tun haben. Der IS stellt eine dritte Fraktion innerhalb von Libyen und wir haben jetzt in Libyen jetzt dann auch noch eine vierte Fraktion, die Brigade 48, die jetzt sozusagen das, was mal der Staat gemacht hat, in Sachen Migranten umsetzt und wo wir eigentlich auch Kooperation von der EU und dem westlich unterstützten Teil von der libyschen Regierung haben. Und da gibt es halt jetzt die Brigade 48 und dieser Drop in Flüchtlingen, die über die Mittelmeerroute kommen, Der hat halt jetzt auch was damit zu tun, dass halt die Brigade 48 da halt Boote kaputt macht und Leute in Privatgefängnisse sperrt und halt sozusagen nach dem Rechten sucht. Und auf der anderen Seite haben wir die Schleuser selber, die sind ja eigentlich auch eine Miliz, also die größten Schleuser selber in Libyen, die haben auch militärisches Gerät etc. Und ich weiß nicht, Libyen, das wird noch, also es ist einfach nicht gut, wenn ein Staat so weit zurückgedrängt wird in seinen Hoheitsaufgaben, dass irgendwelche Nichtregierungsleute irgendwas machen, was in die Richtung von Brigade 48 geht. Und du kannst dir halt bei Brigade 48 auch nicht sicher sein, was jetzt die von Menschenrechten halten oder nicht. Aber auf jeden Fall. Ist Brigade 48 für Libyen das, was Avato für Facebook ist? Willst du das sagen? Ja. Und auf jeden Fall geht halt dadurch jetzt die Anzahl der Flüchtlinge runter. Aber du weißt halt auch nicht, ob das temporär ist, ob das wieder hochgeht oder ob die sich auflösen, ob Brigade 48 später sich entscheidet, dann doch ins Schleuser- und Schleppergeschäft einzusteigen. Du keine Ahnung. Weißt du, es ist auf jeden Fall keine gute Situation in Libyen. Also, ja. »1000 Strafanzeigen gegen Merkel seit Beginn der Flüchtlingskrise.« »1000 Strafanzeigen gegen Mutter!« Wie kann man nur? Ja, und da sieht man mal wieder, wie korrupt dieser Staat ist. Keine einzige Anzeige ging durch. Nein, Quatsch. überwiegend ein Anteil davon ist wegen Hochverrat, weil sie die Grenzen geöffnet hat. Und aber es wird halt, die müssen jede Anzeige prüfen, aber bisher sieht man ja, dass nichts bei rumgekommen ist. Wo ich mir dann auch denke, so 1000 Strafanzeigen kommt schon, Leute, sprecht euch bitte zumindest irgendwie ab. Dann könnt ihr gemeinsam den Antrag stellen und gucken, ob er durchkommt oder nicht. Aber nicht scheißdrecks 1000 Strafanzeigen stellen, um dann sinnlosen Papierkrieg in Gerichten und aber überleg mal, ich meine, auch wieder auf 80 Millionen Staatsbürger hochgerechnet sind 1000 Bekloppte, denen die Hutschnur irgendwie durchbrennt, doch ganz okay. Damit muss man eigentlich rechnen, dass es die 1000 Bekloppten mindestens gibt. Ja, das wäre so ein statistisches Ding, das würde ich auch eigentlich irgendwie jetzt nicht spektakulär sehen. Aber es stimmt schon, Abel hat schon recht. NPD-Mitglieder in Deutschland, von denen geht Gefahr aus, dann. Ja, aber Abel hat schon recht, die hätten das effektiver machen sollen, also, oder können, ja. Wenn hätte man einen Patreon aufgesetzt, hätte irgendein Rechtsanwalt dafür gewonnen, der ein bisschen... Ja, einfach so eine Petition.org-Seite machen so, genau. Und irgendwie ja hier Merkel als Staatsfeind Nummer 1 anerkennen. So. Und dann erstmal ausarbeiten lassen, was man ihr überhaupt vorwerfen kann oder sollte, weil ich glaube, Hochverrat, das ist einfach schon ein bisschen Blödsinn. Ja. Naja, EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos, wenn nötig, in Haft. EU fordert von Deutschland entschlossenere Abschiebung. Ja, wir sind da ja ziemlich hinterher in Sachen Abschiebung. Und jetzt hat sich auch mal die EU zu Wort gemeldet, dass wir das geschissen bekommen sollen, so geltendes Recht durchzusetzen. Ja, aber deutsche Kultur ist doch so wenig, wie es deutsche Kultur ja gibt. Und ich weiß, es ist nur ein soziales Konstrukt und eigentlich gibt es gar keine Kultur in Deutschland. Aber das ist so eine Willkommenskultur, dass man so gleich so von der Familie willkommen geheißen werden kann. Und dann, weißt du, dann freundet man sich schnell an mit Leuten, kommt ins Gespräch und das ist alles toll. Und dann wollen sie einen nicht gehen lassen. Ich glaube, das ist so derselbe Effekt, den man hier auch sieht. Es ist so, ne, es, die Abschiebung ist nicht allzu entschlossen, weil man die Leute einfach nicht gehen lassen will. Man hat es einfach lieb gewonnen. Genau. Aber man muss sich ja auch mal angucken, in welcher Weise die Medien über Abschiebungen berichten. Da gibt es dann einmal das, oh Gott, der und der ist abgeschoben worden, obwohl er toll integriert war. Dann gibt es irgendwie Randale beim Abschieben, Flug verspätet oder sowas. Und dann gibt es noch Berichte über die Gegendemos, wo dann irgendwelche Leute da rumspringen und sagen, keine Abschiebung, bla bla bla. Die drei Sachen gibt es, es wird nicht wirklich neutral darüber berichtet, sondern es wird so getan, als wäre das eine Zumutung für den, der abgeschoben wird, und als wäre das total ungerecht. Und also es wird weiter auch diese komische Schiene in den Köpfen der Leute verfestigt, so alles, was sinnvoll wäre, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, ist aber böse, böse und bäh, bäh. Und deswegen können wir auch weiter einfach dulden und machen und tun und das nicht durchsetzen. Ja, ich glaube, das... Der Dimitri, das ist aber auch der, der hat vor 2 Jahren, hat er auch mal gesagt, dass die EU in den nächsten 20 Jahren 70 Millionen Migranten braucht. Ja, mit seinem Namen hört er sich griechisch an. Ich weiß nicht, ob er das nochmal sagen würde oder ob er inzwischen schon von irgendwelchen Griechen gesteinigt worden ist. Ach ja. Und in other news, Flüchtlinge müssen nicht mehr nach Ungarn. Seit Jahren tragen Ungarn und die EU ihren Streit um die Flüchtlingsverteilung offen aus. Leidtragende sind dabei nur die Geflüchteten selbst. Zu viel Leid findet die Bundesregierung und reagiert. Ja. Ja. Also die Abschiebung, also nach Ungarn ist halt ausgesetzt und die bleiben dann hier. Also, wir scheißen sowieso auf Dublin, aber auf Ungarn scheißen wir doppelt. Das ist so der Tenor von dem, was da gesagt wird, weil wir führen doch eh niemanden nach Dublin, Abkommen, nach sonst wo zurück. Oder? Tun wir auch nicht. Also. Ja, Ungarn, glückliches Ungarn. Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung vom Gatestone-Institut. Das ist so ein konservativer Think Tank und er hat da halt verschiedene Fälle halt in ganz Europa zusammengetragen, wo halt halt Dschihadis und Salafisten, die halt so richtig zum Heiligen Krieg aufrufen und halt so nur die Gesetze Allahs gelten und richtet euch nicht nach europäischen Gesetzen. Halt die halt mit so Rhetorik ankommen und da haben sie halt mal einen Haufen Fälle aufgezeigt, die halt in ganz Europa verteilt sind, wo halt einfach Leute vom Sozialstaat leben, während sie aktiv den Staat untergraben, in dem sie leben, mit ihrer Rhetorik. Und ja, es ist ein ganz interessanter Artikel. Also, ist das nicht so die Existenz von ganz vielen Antifanten? Ja. Ja. So, ja, hier, nieder mit dem Kapitalismus, weg damit, alles scheiße, buh. Ja, aber erstmal von Hartz IV leben. Yay. Ja. Und aber zum Teil sind halt die Sachen schon hart, weißt du, dass du dann irgendwo mit Sozialhilfe lebst, dann mal nach Syrien gehst, eine Weile kämpfst, zurückkommst und so Scheiße machst, das ist halt schon heftig. So. Ja, ja, ja. Ja. Ich würde sogar sagen, dass die Leute hier, die so Hass predigen, dass sie vom Sozialstaat leben, sehen sie überhaupt nicht an als so eine Doppelmoral. Ich würde sogar sagen, die würden sagen, weißt du was, ja, hier, das ist hier, das zählt zu ihrer Religion dazu, weil sie ja in einem Land leben, wo Nicht-Muslime wohnen und Nicht-Muslime müssen dann Muslimen diese Jizya zahlen. Das sind Steuern, ja, für Nicht-Muslime in einem von Muslimen bevölkerten Stück Land, ja. Das ist ein Teil vom Islam. So, und so viel zu, weißt du, Islam ist gut, Islam ist toll. Nee, ist es nicht. Nein. Nee. Aber die Logik finde ich schon gut. Ja, weißt du was, ich bin jetzt hier, du musst jetzt zahlen dafür, weil ich an was glaube und du mir nicht zustimmst. Ja, ich bin in ein Land eingereist und du musst mir jetzt deine Sondersteuer geben, weil du einen anderen Glauben hast, das nicht. Ja. Ist das Ding wirklich Jizya? Ja, das Zeug hat wirklich Jizya, ja. Gib mir deine ganze Jizya. Ja, klar, kein Problem, war. Über mein Gesicht, überall hin, oh ja, Mann. Mm. Harvey Charity or Political Group, Pitch for Donations raises suspicions. Ach ja. Ja, wie heißt sie noch gleich, die Linda Sarsour. Nein. Die hat jetzt Geld halt während dem Hurricane eingenommen und meint halt, dass es irgendwie für repräsentative Zwecke verwendet wird, wo man dann für die Opfer Lobbyarbeit betreiben möchte, die traditionell unterrepräsentiert sind. Also ja, halt unter dubiosen Formulierungen ist dann halt am Ende rausgekommen, dass sie Geld wärmten also dass sie Geld einnehmen, aber das halt nicht selber den Opfern zugutekommt, sondern halt der Organisation, die dann den Kampf für die Rechte von marginalisierten Opfern irgendwie austragen möchte, aber halt nicht dadurch, dass man ihnen Geld gibt, sondern dadurch, dass die NGO halt finanziert wird. Und das ist halt schon irgendwie merkwürdig. Also, ja. Also Linda Sassoon, okay, nicht kennt, das ist eine, ja, man kann schon sagen, eigentlich eine Islamistin und Organisatorin des tollen, Mitorganisatorin des Women's March Against Trump, da bei der Inauguration, und die hat in letzter Zeit, wir hatten die auch schon oft hier zu Gast virtuell, hat in letzter Zeit einen Haufen Blödsinn geredet zum Thema USA und Islam. Aber Abel, hier, du hast ja Linda gerade dafür kritisiert, dass sie da so dubiose NGOs verlinkt hat und so, ne? Aber hör mal, ja, bei so einem Unglück, ja, wie bei Hurricane Harvey, ne, da denken die Leute nicht an die NGOs, ja. Und Linda hier, die sorgt für Gerechtigkeit, die hilft da. Ja. Ah. So. Weißt du, so dein Haus steht unter Wasser, du bist in deinem Auto eingesperrt und kommst nicht raus, aber dafür weißt du, dass ja, die NGOs. Linda sammelt wahrscheinlich auch schon die Steuer. Ja, ne? Together we will organize and advocate for our devastated communities, shining a spotlight on inequalities that emerge in their restoration of lives, livelihoods and homes, amplifying the needs of hard-hit communities and providing... Das heißt, wir zahlen uns einen, ja, Lohn dafür, dass, ja, wir irgendwie eine Website machen, wo wir dann hinschreiben, wie gemein das ist, dass das Haus von dem einen Schwarzen erst eine Woche nachdem von dem Weißen fertig geworden ist, bei der Restaurierung. Ach Gott, ey. Ja, und fertig. Und das hat dann halt schon für Besorgnis gesorgt und für Misstrauen in Social Media. Ja. Ist halt echt lustig. Ich habe auch Leute gesehen, die da meinten hier, oh, die da unten sind hier, die haben für Trump gestimmt. Oh nein, kein Bock, denen zu helfen. Nö. Ja. Alter, was ist denn das? Warum? Weißt du, wieso? Warum können sich die Leute dann am nächsten Morgen immer noch in den Spiegel schauen und sagen, weißt du was, hier, ich bin ein guter Mensch, ja, ich mache gute Dinge, ich bin ein guter Mensch. Gab es ja so eine schöne Zusammenstellung auf Twitter, wo so Freudenmeldungen, ah, da ist auf und eh nur Weiße, bla bla bla und Trump-Wähler, ja, und so. Wie billig kann, ja, man sagen? Ja. Hier auch, hier, wie billig, ne, kommt gut, ne, aber die gute Tat kann teuer werden, ne. Ja, das, es geht darum, dass Leute Bürgschaften unterschrieben haben für Flüchtlinge, dass sie dass sie für die Unkosten mit ihrem Hab und Gut bürgen. Und viele der Bürgen sind davon ausgegangen, dass es übergangsweise für 3-4 Monate ist. Und bei manchen kommen jetzt halt wesentlich höhere Rechnungen rein, weil die Leute halt länger ja, halt Unterstützung brauchen und dann halt die Bürgen belastet werden. Und da muss ich halt sagen, ja, Leute, unterschreibt halt keine Bürgschaft, weil eine Bürgschaft ist halt auch kein Zuckerschlecken. Du kannst nicht sagen, ah, ich habe mich getäuscht, ich wusste nicht, dass damit Verantwortung einhergeht, dass ich für jemanden bürge und dann am Ende ankommen und sagen, ich will jetzt einen Staat verklagen und ich finde, das ist jetzt unrechtens, dass ich Rechnung zu bezahlen habe, für die ich vorher gebürgt habe. Also es ist, sorry, das geht halt nicht. Also, ich habe es bei mir auch aus dem Familienumfeld, wenn ich Besuch von meiner Verwandtschaft bekomme, dann muss ich auch bürgen oder die Verwandtschaft muss vorweisen, dass sie genügend Geld zur Eigenversorgung hat. Und da kann man nicht einfach dann so ein Instrument nehmen und sagen, ich unterschreibe da mal und dann am Ende sich umdrehen und dann noch mehr Kosten verursachen, Staat verklagen und sagen, ich will jetzt aber nicht zahlen, weil ich wusste nicht, dass ich nachher mit meiner Unterschrift irgendeine scheiß Verpflichtung eingegangen bin. Weil, das ist parasitäres Verhalten, ohne Spaß. Weißt du, im bürgerlichen Gesetzbuch. Was denn? Im bürgerlichen Gesetzbuch, okay? Paragraf 765, vertragstypische Pflichten bei der Bürgschaft, okay? So, Abschnitt 1. Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürger gegenüber dem Gläubiger eines Dritten für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten einzustehen. Ja? Also du verpflichtest dich dazu. Du kannst da nicht einfach sagen, nein, Moment, halt, stopp. So, oh ja, ich habe mich geirrt. Ich ja. wusste nicht, was irgendwas bedeutet. Ich hab mich nicht drum gekümmert. Ich unterschreibe mal irgendwas und ja. gehe danach noch hin und verklag dann auch noch den Staat und tu noch mehr Kosten verursachen. Einfach so, weil ich denke, Geld wächst an Bäumen und ich tue jetzt einfach mal einen riesen Schaden verursachen und sage am Ende, bitte, liebe Gemeinschaft, ich habe Scheiße gebaut, aber ich will es nicht zahlen, also zahlt ihr jetzt mal bitte. Ich meine, allein, dass du was unterschreibst, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben, ist schon das Problem, ja. So, oder überhaupt mal nachgedacht zu haben, weißt du, vielleicht läuft es doch nicht so gut, wie du es denkst, ja. Naja, so. Da muss man auch wieder die Medien und alle in Mitverantwortung stellen. Wer hat denn diese Willkommenshysterie inszeniert, ja, ne? in der die Leute ja. dann euphorisiert worden sind? Vor allem hier, vor allem, wenn man Leuten wirklich helfen will, dann soll man ihnen vor Ort helfen, in den Communities, in denen man selbst lebt, indem man zum Beispiel Geld gibt an die vor Ort existierenden schon Gruppen, die halt zum Beispiel Suppenküchen betreiben, ja, oder irgendwie ja, so Leuten helfen. Weißt du, es ist ja, ich will da jetzt dann den Leuten auch keinen Strick draus machen, wenn sie eine gute Tat tun wollen, bitteschön, geh hin und spende was, aber unterschreib nicht einfach eine Bürgschaft, wenn du keine Ahnung hast, was du unterschreibst. Keine Ahnung. Der alte Witz mit dem Kühlschrank, ja, den Leute gerne machen, wenn sie irgendwas unterschreiben müssen. So, haha, dann morgen kommt der Kühlschrank. Ja. Die Helfer fühlen sich im Stich gelassen. Ja. Ich meine, ja, es ist schon irgendwie dieses im Stich gelassen werden, aber pass bloß auf, was du unterschreibst, Junge. Ja, aber ja. ich meine, ist doch auch klar, dass Hilfe für einen Menschen oder eine Familie oder wie auch immer, dass das Geld kostet. Ja, also das was haben die gedacht, was da auf sie zukommt? 3,50 oder was? Ja, vor allem, weißt, es ist ja auch nicht so, dass so eine Organisation wie UN-Flüchtlingshilfswerk nicht auch eine Scheißkonto-Adresse hat, Bankdaten, wo du auch dein Geld hinbuttern kannst, wo du Leuten helfen kannst. Aber ja. nein, ich unterschreibe irgendeinen Wisch und klage dann am Ende gegen den Staat, dass ich was zu bezahlen habe, weil ich was unterschrieben habe. Oh mein Gott, warum habe ich da Kybra Gümüşay auf dem Bildschirm, Chris? Kannst du mir das erklären? Ja, mein Bildschirm ist befallen. Gott, nein. Ist kybraisiert. Und es ist auch noch von der Zeit, Alter, was ist denn da los? Ja, die Zeit veranstaltet dieses Wochenende einen tollen Netzkongress, so eine. Wieder so ein Republika-Bastard. Ja, was wir da genau haben, das kriegen wir nachher noch. Das habe ich auch noch irgendwo einsortiert. Aber jetzt würde ich erstmal... Die Typer durfte dort eine 5-Minuten-Kurz-Talk halten. Und der ist wirklich inspirierend. Ja. Mich hat er zum Weinen inspiriert und zum laut rumschreien. Ja, bitte. Bring's zu Ende, Chris. Los jetzt. Soll ich die Stimme lieber verstellen oder wollen wir es so machen? Ich glaube, du musst sie nicht verstellen. Okay. Wer schon mal Vorträge von mir gehört hat, weiß, dass ich die Angewohnheit habe, sie kurz vorher umzuschreiben und umzuschmeißen, wie eben auf der Toilette. Der Grund dieses Mal ist, dass ich wirklich nicht weiß. Also, ich finde den Titel schon mal geil. Der Grund ist, dass ich wirklich nicht weiß. Ich erkläre euch jetzt mal, hey Leute, ich erkläre euch jetzt mal, wie wir heute sprechen. Aber ich habe mir gerade auf der Toilette überlegt, dass ich das nochmal ändern muss. Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass es normal ist. Also keine Kritik, bitte. Ja, genau. Wer mich kennt, hier, ich habe ein Kopftuch auf. Kein Kritik, weißt du, einfach so eine Cappy drauf, so be patient, I have autism. Ja. Wie wir heute sprechen. Ich habe nämlich keinen Bock mehr zu sprechen. Ich habe das Gefühl, wenn ich im Netz... Da hätte ich die perfekte Lösung. Du gehst auf die Bühne, du trägst dich ein, du engagierst dich, du kleidest dich adäquat, weißt du, du planst deine Zeit im Tag durch, damit du rechtzeitig da bist. Und dann sagst du in dem Talk, wie wir heute sprechen, hab keinen Bock zu reden. Ja, aber ich denke mal, ich weiß schon, worauf es hinauslaufen wird. Sie wird wahrscheinlich gleich sagen, ja, ich muss immer noch meinen Platz verteidigen gegen die AfD und gegen alle und so weiter und so fort. Ach Gott. Unterwegs bin, wenn ich die öffentlichen Debatten verfolge, es ist so unheimlich laut. Es ist so ein unheimlich lautes Getöse. Und manchmal muss ich dann meinen Laptop schließen, raus auf die Straße und die Ruhe des Straßenlärms genießen. Und dann weiß ich, die Welt geht doch nicht unter. Und trotzdem, all dieses Geschrei, das Getöse, damit wache ich auf und damit schlafe ich ein. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch eine ganz einfache Lösung, Kübra. Einfach mal den Computer ausmachen. Das hat sie gerade gesagt. Gucken, was die Hater auf Twitter geschrieben haben. Sie hat ja gemeint, dass sie den ausmacht. Aber halt eben, um sich die Ruhe des Lärms auf der Straße anzuhören und so ein Quatsch. Ja, aber warum wacht sie dann mit dem Getöse auf? Ja, so hat ist das. Hat sie den nachts im Schlaf wieder aufgemacht und angeschaltet? So oder ist was? Das halt, wenn du außer dem Koran kein Buch lesen darfst, dann ist das halt die einzige Ruhe, die du hast. Irgendwie dein Laptop und die Straße. Ja, aber existiert das Getöse überhaupt noch, wenn du nicht hinhörst? Weißt du, jetzt hör auf hier mit so existenziellen Fragen, ja. So, diese Person ist damit doch schon eindeutig überfordert, ja. So, ja. Sagte sie, während sie ihr Handy in der Hand hält. So, oh nee, ich brauche Distanz von Technologie, oh nein, So, zwischen Islam mit überhaupt keine Technik und dem besten all der Technik, ne? Was ich auch sehr geil finde, ist, wie sie sich über den größeren Teil dieses Dings jetzt ja an diesem Mikro festhalten will. Also dieses Mikro, für alle, die es vielleicht nicht so genau sehen, steckt in einem Halter und würde auch ohne Kübras Hand dort bleiben. Aber sie hat irgendwie so das Gefühl, sie ist eine Schlagersängerin, habe ich das Gefühl. Und ich weiß, es sind jetzt Zeiten, wo wir Haltung zeigen müssen. Es sind Zeiten, wo wir klare Kante zeigen müssen. Wer wir und diese klare und gegen Kante, wen? Diese Haltung, sie verändert uns. Gegen die uns. Juden. Die klare Kante und die Haltung verändert uns. Wie in uns. Wie Haltung liegt in uns! Haltung liegt in uns, hinter uns und vor uns! Weißt du? Ich finde, diese Haltung, das wird immer mehr zu so einem Klischee, was immer mehr zu so einer Floskel, die absolut in der Bedeutungslosigkeit versinkt. So jeder sagt, ja, Haltung, Haltung, Haltung. Ich bin einer von den Guten. Guck mal her, ich hab mindestens 3,4 Haltung heute gezeigt, weil ich gehöre dazu. Ich habe die Vokabeln gelernt, die anderen auch verwenden. Und ich bin jetzt, ich habe Haltung. 3,5. Das ist ja cool, dann hast du ja gerade praktisch die Gegeneinheit zu Mega-Hitler geschaffen, nämlich Mega-Haltung. Was ich mir gerade überlegt habe, ist, wenn dir Haltung zu hart ist, ja, und du dann deine Pausen so voll lange brauchst und dann so das so als so ein Ding beschreibst, ne, dann bist du vielleicht selbst zu schwach, weißt du, so ist die Welt zu hart, bist du zu schwach, ne? Ja, so wie sie sich ja inszenieren, halt eben, ich bin die arme Kleine hier, jetzt kommt man und zeigt alle Haltung und helft mir. Ja, klar, Alter. Halt, Maul, Kübra. Wo wir Haltung zeigen müssen. Es sind Zeiten, wo wir klare Kante zeigen müssen. Doch diese klare Kante, diese Haltung, sie verändert uns. Wir dulden keine Vielfalt innerhalb unserer Reihen. Wir sind intolerant geworden. Und auch ich bin es geworden. Ich bin absolut intolerant gegenüber Intoleranz geworden. Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, dann bin ich viel sensibler, als ich es früher war. Früher konnte ich es eher aushalten, wenn jemand auf der Straße mich angeschrien hat oder jemand mich angepöbelt hat. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ja, warum passiert das? Radikalisierung. Warum wohne ich in einer Stadt, die voller Frauen mit Kopftüchern ist und ich habe noch nie gesehen, wie jemand eine angeschrien hat? Warum nicht? Wenn Kübra das anscheinend ständig passiert. Ist es in Berlin so schlimm? Vielleicht woanders hinziehen. Das ist dann so ein neuer Hashtag. Wahrscheinlich war das so. Wahrscheinlich war das dann im Café, wo es angeschrien wurde, und trägst du keine Burka? Da gibt es dann so einen neuen Hashtag, die kommenden Wochen, so anstatt im Zug passiert, ist dann so im Kopf passiert, ne? Ja. Ohne Spaß, ja. Fürchterlich, Mann, ey, bitte. Wir sind alle intoleranter geworden und auch ich bin intoleranter geworden. Intolerant gegenüber Intoleranz. Alter, noch mehr Pathos, Alter. Ja. Außer Pathos ist da aber auch nichts. Das ist absolut inhaltslos. Ja. So. Organisierte Liebe. Das ist die Frau, die organisierte Liebe erfunden hat. Ja. Und es geht nicht um Autobahnraststattplätze. Ja. Und es ist mein Sohn, mein kleiner zweijähriger Sohn, der mich in den letzten 2 Jahren lehrte, trotz allem, trotz aller Pfindsamkeit. Das ist dieses Meme von dem zweijährigen Sohn, der das Elternteil anschaut und fragt, ist das jetzt der dritte Weltkrieg? Ist das, wie Hitler an die Macht kam? So dieser woke Sechsjährige, so das, was auf Twitter abgeht. Versteht ihr, was ich meine? Mein sechs Monate altes Baby hat mich vorhin auch gefragt, ob ich den Kulturmarxismus zerschmettern werde. Und ich meinte, ja. Papa macht das. Meine imaginäre Katze hat Angst wegen Donald Trump. Genau, nur den ganzen Tag schon mal als Feibel. Ja. Stark zu sein. Und Geduld zu haben. Denn das, was uns in diesen Zeiten am meisten fehlt, wo wir Haltung zeigen, ist Gehirn. Muße, Ruhe und Demut. Demut. Ich habe gemerkt, dass Demut ich keine vor Demut Allah. Hatte. Ich hatte in den letzten Jahren, in den 10 Jahren, die ich aktiv war, in denen ich geschrieben hatte und diskutiert hatte, keine Demut. Denn ich hatte erwartet, dass das, was ich tue, etwas bewirkt. Und als es nichts bewirkte oder ich das Gefühl hatte, dass es nichts bewirkt, wurde ich wütend. Doch. Ja, musst du dir vielleicht mal andere Ziele setzen. Oder über andere Sachen. Das ist das klassische Millennial-Dilemma. Und als ich dann aus meiner Kuschelwelt und der Uni rauskam und gemerkt habe, ich kann gar keine Berge versetzen, da bin ich böse geworden. Ja. Was soll das? Warum ist dieser Jugendwahn ausgebrochen, ey? Dass die glauben, dass Leute in dem Alter hier sich dahinstellen und die Welt erklären können. Und diese Leute glauben das. Also ich war in dem Alter so reflektiert zu wissen, dass ich irgendwie ein kleines Licht bin. Ich weiß nicht, ist das heute nicht mehr so? Ja, also vielleicht brauchst du nur einen Zweijährigen. Jetzt lernen wir, wie wir heute sprechen. Und ich kann euch sagen, wie wir heute sprechen. In Zukunft werden wir überhaupt nicht mehr sprechen. Wir werden nicht mal denken dürfen. Ja. Schneeflockismus. Wahrscheinlich waren die immer schreien, das waren wahrscheinlich gar nicht die Leute draußen, das war wahrscheinlich ihr zweijähriges Kind. Jeder hat so dasselbe zweijährige Kind. Warum maße ich mir an, woher nehme ich mir das Recht zu glauben, dass das, was ich tue, etwas bewirken muss? Und warum messe ich meinen Erfolg, den Erfolg der Worte, an den Reaktionen der Menschen? Warum bemessen wir unsere Mittel gegen Krebs daran, ob der Krebs dran anspricht oder nicht? So weißt du was? So warum? Warum bemesse ich das in den Reaktionen von den anderen Leuten? So meine Message kommt nicht durch oder ich bin so total behindert im Kopf und Leute verstehen nicht, was ich meine. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Küper. So, wenn du überall hinkommst und keiner versteht dich, ab welchem Punkt fragst du dich, ob das Problem nicht bei dir liegt? Juni, Demut. Aber diese ganze Scheiße, die immer reden darüber, dass alles nur Kommunikation und so ist und dann kommt sowas. Ich verstehe diese Leute nicht. Ja, die verzweifeln daran, dass nicht alles nur, dass das Gelaber nicht reicht. Und das Ansprüche stellen nicht genügt, damit irgendwie was passiert. Ja, also wow, Leute kommen hin und wollen, dass du deine Religion ihnen irgendwie mal argumentierst. Und weißt du, wenn du sie so toll findest, dann fragen sie zurück, ja, was ist denn daran so toll? Und dann musst du da sagen, was daran so toll ist. Und sie verstehen das nicht, weil es total behindert ist für sie. Weil es auch total behindert ist. Ja, aber wenn du diese Religion annimmst, Ufix, bist du ein besserer Mensch. Willst du denn nicht ein besserer Mensch werden, Ufix? Nein, ich habe von Kybra gelernt, dass mein zweijähriger Sohn schon recht hat. Ja, so, ich bin jetzt auch intoleranter gegenüber Intoleranz geworden, ja. Gut so. zeig mir Haltung. Ja. Mega-Haltung. Ja, genau, ich möchte das mal sehen, dass einer sagt, die Kybra will ich nicht einladen, denn ich bin intolerant gegenüber Intoleranz. Ja. Dann klatschen die Leute. Scheiße. Denn es gibt Menschen, die sind nicht laut in diesem Getöse. Sie sind leise. Oh nein. So wie vielleicht einige hier in diesem Raum. Und so wie ich es in den letzten Monaten war. Ich hatte keinen Bock mehr, mich an diesen Debatten zu beteiligen. Hast du auf irgendeinem Rundfunkforum gehört? Ach, sie war leise? Das war leise? Kübra, bitte, du hast dich mit anderen Feministinnen hingesetzt und vor ein paar Jahren, als es mit Köln war, darüber gesprochen, wie voll wir nicht zulassen dürfen, dass Rechte die, das, was da bei Köln passiert ist, instrumentalisieren dürfen, weil bla bla bla bla bla. Also bitte. Ja, du musst es halt tolerieren, OPEX, ne? Nein, muss ich nicht, okay? Ach, Gott, oh Gott. Mehr die intellektuelle Putzfrau zu sein, die den Leuten hinterherräumt, die in den Diskussionen erklärt, warum... Was für eine Formulierung! Sie ist die intellektuelle Putzfrau, die den Leuten hinterherräumen muss. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Bist du ein bisschen narzisstisch, Kübra? Dass du dich berufen fühlst, jedem, der nicht so denkt wie du, ideologisch hinterherputzen zu müssen. Und weißt du selbst, wenn... Aber sie rettet uns vor dem Untergang des humanistischen Abendlandes. Das weißt du? Wichtig. Ja. Klar. Also aber selbst wenn sie sich selbst so ansieht, als hätte sie da so voll den harten Job, ja, warum beschwert die sich, okay? Es soll nicht Spaß machen, Fehler in Argumentation hervorzuheben, egal ob es jetzt irgendwie ideologisch fundiert ist oder nicht, okay? Aber dass die sich da hinstellt, ja, die Plattform nutzt, die sie bekommt und dann darüber heult, wie schlimm es ist, dass sie die Aufgabe gemacht hat, die sie sich selbst herausgesucht hat. Ich meine, die wird da doch dafür bezahlt, dass sie da jetzt dasteht und sagt, wie heuchlerisch sie ist. Helf mir, ich bin marginalisiert. Ich sitze bei der Zeit und bekomme Geld dafür, dass ich irgendwelche Sachen formuliere, die ich auf dem Klo mir überlegt habe. Mein Leben ist so hart. Ich habe auf dem Klo gesessen und mir gedacht, ich bin nicht die intellektuelle Putzfrau. Niemand will mir intellektuelles Trinkgeld geben. Aber wie sie damit für sich auch schon die Intellektualität beansprucht, das macht sie schon so unsympathisch. Wie? Sagst du das nur, weil sie eine Frau ist? Nee, weil sie Türkin ist. Und übrigens mal so Putzfrauen, ja, sind auch großteils halt auch irgendwie zurückhaltender. Die würden sich jetzt nicht irgendwie hinstellen und hochmutig sagen, weißt du was, ich bin mehr als eine Putzfrau. So, die wissen, dass es ein Job ist, die wissen, dass es wichtig ist, dass sie es machen, sie wissen, dass sie eventuell wenig andere Möglichkeiten hätten, ja, und dann versuchen sie halt irgendwie ihren Job zu machen, um über die Runden zu kommen. Es ist kein gutes Leben, es ist bei weitem kein so ein tolles Ding, aber es ist halt so ein Teil. Und Kübra hier ist überhaupt keine intellektuelle Putzfrau, die ist eher so, keine Ahnung. Ich kenne ein paar Leute, die zumindest in der Vergangenheit mal ihr Geld verdient haben mit Putzen und übrigens kein einziger von denen war eine Frau, das waren alles Männer. Oh. Und die waren wahrscheinlich alle schlauer als Küken. Das würde ich auch denken, ja. Mythisch und das homofeindlich ist. Warum ich ständig an der Front stehen und erklären muss, warum was falsch ist. Moment, hat die gerade gesagt, warum irgendwas homofeindlich ist? Ja, da muss sie an der Front stehen, allerdings, weil die muss ja auch Taten folgen lassen. Das heißt, ich möchte sie jeden Freitag nach dem Freitagsgebet eigentlich vor einer Berliner Moschee sehen, wo sie mit den Männern, die da rauskommen, drüber spricht, dass man Schwule akzeptieren muss. Fände ich eine gute Sache, wenn Kübra das machen würde. Das wäre mal eine Aktion, wo sie Beifall von mir kriegen würde. Hinterherräumt, die in den Diskussionen erklärt, warum das rassistisch und jenes sexistisch und das antisemitisch und das homofeindlich ist. Warum das sexistisch ist. Yeah. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic and I have to clean it all up. Ja, also ich meine, sie hat schon recht mit der Metapher, dass sie sei irgendwie die intellektuelle Putzfrau. Also ich habe auch Bock auf Bleiche, wenn ich sie sehe. Das ist einfach kein Bock mehr. Denn wenn ich an der Front stehen und erklären muss, warum was falsch ist. Und das ist nicht... Warum was falsch ist. An der Front, an der Heimatfront. Ich muss erklären, warum was falsch ist. Ich muss vor allem. Wer zwingt dich dazu? Doch nur ihre eigene Ideologie, okay? Ihr eigener Gehirntumor. Ich muss erklären, warum was falsch ist. Humanistische Wehrkraftzersetzung! Aber das ist eigentlich echt interessant. Man sieht halt schon ein gutes Beispiel dafür, wie Adorno und Horkheimer sich gefühlt haben, als die an der Ostküste von Amerika waren. Und das war hier richtig toll, so Meerausblick und alles richtig schick. Aber die waren tiefst deprimiert, weil irgendwie ja hier alles nach hinten losging und voll schade, ne? So. Sonderdurchsage für unsere Zuschauer im Raum Frankfurt. Die Bombe ist entschärft. Ja. Falls das jemand verfolgt hat. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt dürfen die 70.000 Leute in ihre Wohnungen zurück. Ich frage mich, ob die jetzt mal irgendwie von der Zeit herbestellt werden und dann darüber reden, wie schwierig es ist, so nicht zu wissen, ob das jetzt hochgeht oder nicht. So, naja. Das wäre interessanter, als Kybra dabei zuzuhören, wie sie rumjammert. Mann. Nicht meine Verantwortung ist. Es ist nicht meine Verantwortung, sondern diejenigen, die diese öffentlichen Debatten, für diese öffentlichen Debatten die Plattform bieten. Es sind die Talkshow-Redakteure, diejenigen, die die Gäste auswählen. Und es, ja, es war ein Fehler, Gauland am nächsten Tag nach seiner Aussage über Özoros, dass er sie entsorgen wollen würde, die Staatsministerin, weil sie türkischer Herkunft ist und es angemaßt hat, Leitkultur oder das Deutschland, Deutschsein zu kritisieren. Ihn dann am nächsten Tag in die Talkshow diskutieren. Ja, dann kritisieren wir doch mal. Gerade noch den Satz, den letzten Satz einzuladen. Er müsste Gegenstand der Debatte sein, nicht Talkshow-Gast. Es kann nichts. Ja, also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie wir da alle sagen, so, ja, die Gümüşay, die kann man nicht einladen, so, stattdessen müssen wir darüber diskutieren, dass das Türkischsein schlecht ist. Und ja, das wäre genau die gleiche Aussage, die sie gerade getroffen hat. Ja, vor allem ist das auch wieder so eine, wie hast du da gesagt, die Leute, die die Plattform bieten, da höre ich halt schon wieder einiges klingeln, was halt in Bezug auf digitale Medien, soziale Medien und so halt auch immer wieder aus dieser Ecke kommt. Ja, dieser 0815 Social Justice Kram, ja, das ich 2014 zum ersten Mal gehört habe und seitdem mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Die Kybra sagt ja hier gerade echt wichtige Sachen, die gibt so einen richtig tollen Einblick in ihre eigenen so Gedankenprozesse und was da rauskommt, ist halt neben einfach heißer Luft und Dünger ist halt schon, dass man sieht, dass wenn sie sagt, man solle Plattform bieten, ja, sie dann gerne selbst die Plattform bekommen würde und selbst die Meinung diktieren, aber wenn man sie dann fragt und sie es aber jetzt gerade nicht erklären will, ja, dann hat sie dann die Möglichkeit zu sagen, hier, ich will niemandem irgendwas erklären müssen. Ja, Debatte, ne? Also wir freuen uns auf eine Debatte und die Debatte, die besteht dann aber daraus, dass wir alle dann sitzen im Kreis und uns zunicken oder wie? Ja, also das ist so seltsam. Es gibt halt, wenn man sich das wie so ein Flowchart vorstellt, ne, dann ist dann so die erste Frage so, hast du gerade eine Plattform, auf der du sprechen kannst? Und dann so, nein. Und dann beschwer dich, dass du keine Plattform hast. Und wenn du eine Plattform hast, ja, also wenn du ja eine Plattform hast, ne, dann beschwer dich, dass du eine Plattform hast und mach das immer die ganze Zeit von vorne und weiter. Ja. Anstatt dass sie mal was Sachliches sagt, sagt sie hier auf einer Bühne, dass sie keinen Platz hat, sich zu erklären. Und dann sagt sie ja, auch noch, ich glaube, das Hauptproblem ist ja, dass die anderen Platz kriegen. Weil die ja dann wieder meinen, das wäre ja nur Provokation. Das ist ja genau das, was damit impliziert ist. Ja, genau. Und ich erinnere nochmal an das Zitat auch von ihr, wir brauchen eine politische Agenda gegen unliebsame Inhalte und so. Also wir brauchen, was hat sie gesagt, eine gesellschaftliche und eine politische Agenda dagegen oder so. Ja. Warum klatscht ihr? Ich habe die letzten Jahre damit verbracht, mit Talkshow-Redakteuren darüber zu diskutieren, warum ihre Themenauswahl destruktiv ist. Und warum ein Oh mein Gott. Das ist unglaublich, ey. Stimmt, in den letzten Jahren waren die Themenfelder, die Talkshow-Hosts gesetzt haben, das Destruktivste, was wir in der Gesellschaft gesehen haben. Genau. Da gab es nichts anderes, außer das. Also das ist wirklich, das ist mit Abstand das Destruktivste. Also ich weiß noch, wie der Blasberg zweimal hintereinander Feminismus auf die Karte gesetzt hat, damit sich die Feministinnen noch mehr ins Ausschießen konnten. Nur so destruktive Sachen sind da passiert. Ne? Anderes, eine andere Perspektive auf das gleiche Thema viel konstruktiver wäre. Eine andere Perspektive auf das gleiche Thema wäre viel konstruktiver. Das heißt, lade nur Leute ein, die sagen, der Islam ist nicht das Problem. Und dann ist das viel konstruktiver, als wenn du zwei einlädst, die sagen, dass der Islam ist nicht das Problem. Nein, hör mal. Ich glaube, du machst da gerade ein Strohmann-Argument draus, okay? Die Logik ist da ganz einfach, okay? Kybra will, dass der Islam positiv besetzt wird, ja? Deswegen sagt Kybra, sollen Leute eingeladen werden, die den Islam positiv besetzen würden. Das ist die Logik dahinter, ja? Der lädt nämlich Leute ein, die den Islam eben irgendwie nicht explizit rein positiv besetzen wollen, ja? Deswegen würde sie halt sagen, es gibt eine Möglichkeit, das konstruktiver zu machen, ja? nur für sie selbst betrachtet konstruktiv. Weißt du, sie ist ja eine von den Leuten, die sagen würde, alles ist relativ und alles ist postmodern und postfaktisch und so. Und deswegen denkt sie halt auch fest daran. Und du hast da jetzt auch mitzudenken. Das ist so ihre Annahme und die ist halt falsch. Wobei ich ihr nicht unterstellen wollen würde, aktiv sich selber postmodern zu bezeichnen, sondern sie verwendet nur deren Konzepte, um für Islampolitik zu machen. Ja, eben, sie spricht diesen Jargon und sie hat sich diese Unterdrückungsgeschichten halt angeeignet, weil die halt gut ziehen, gerade bei diesem Publikum. Ich meine, ihr habt ja gerade das Gejauchze da gehört, als es hieß und? Von wegen, ja, den sollte man nicht einladen. Das ist ja auch eine Win-Win-Situation, wenn die Feministinnen dafür immer auf sie zeigen können und sagen, guck mal, wir haben ein unterdrücktes Mitglied. Aber es ist doch total einfach, wenn Kybra wirklich der Schädel drückt, weil es heißt hier, sie muss Leuten im Gespräch begegnen, dann einfach nicht mit Leuten reden. Ich meine, genau. Wir kommen schon klar ohne dich, Kybra. Kein Ding. Kümmere dich um dein Kind und. Ja. Vergeblich. Ich habe Ihnen tausende Mal erklären müssen, warum ich nicht mit einem AfD-Politiker über den Islam oder Migration und Vielfalt diskutieren werde. Weil du verlieren würdest. Garantiert. Also ich erinnere mich nur an die zwei, drei Mal, wo Abdel Samad hier mit dieser Frau Hübsch und irgendwelchen Leuten da in irgendwelchen Talkshows gesessen hat. Der hat dir jedes Mal vernichtet. Weil der Mann kennt sich ja richtig aus. Der hat ja noch seit frühester Jugend den Koran studiert und der weiß ganz genau, was da die gängigen Auslegungen sind. Solche Sachen. Aber auch da ist fürchterlich, weißt du? So, ich bin intolerant gegenüber Intoleranz geworden, meint Gümüşay, und dann sagt sie, ich bin aber intolerant gegenüber die AfD. Ahahaha. Ja, die sind ja intolerant. Macht in ihrem Kopf ja Sinn. Na klar, ja. Die kann ja selbst nicht rassistisch sein, weil sie ja nicht die Macht besitzt. Ach, so lächerlich mit diesen Leuten. Das ist wirklich so, als wären die einfach Klone voneinander. Meine Fresse. Ja, die tun halt nur, die tun halt sehr einfache Phrasen immer nur wiederholen. Weißt du, scheinbar einfache Statements, die aber ideologisch aufgeladen sind. Oder so ganz einfache binäre Lösungen verkaufen möchtest. Ja, Zensur von was? Von AfD. Wow. Toll, Meinungsfreiheit abschaffen. Toller Vorschlag. Sehr, sehr Demokratie. Zu den Zeiten offen. Von Mohammed-Läden. Super. Ja, weißt du, wow. Ja, ich bin dafür, dass wir jetzt überall Denkklos einrichten, wo wir lernen können, wie wir heute sprechen. Dass jene Menschen sind, die eben jene vernichten, zerstören durch ihre Reden. Das macht... Halt die Fresse, sagt sogar die Uhr. Mit diesen Menschen zu reden, die meine Existenz, meine Menschlichkeit untergraben. Was? Und deshalb ist was? Es was? Die AfD untergräbt Kybra Gümüşay's Menschlichkeit. Sie haben es hier beim Weltraumaffen zuerst gehört. Björn Höcke mit Schaufel gesehen worden. Ach du Scheiße. Kybra, nur so ein kleiner Tipp. Wenn es total leicht ist, dich kaputt zu machen, warst du nie irgendwie stark, okay? Also, ich meine... Ja, es ist in der Richtung vor allen Dingen, das ist quasi auch ja in ihrem Republika-Vortrag so ähnlich schon gewesen, also der von vor 2 Jahren, den mit der organisierten Liebe, da hat sie ja auch irgendwie gemeint, dass ja die People of Color sich das nicht erlauben könnten, irgendwie die AfD leicht auf die leichte Schulter zu nehmen oder so. Ach Kybra. Dann würde ich mich aber mal wirklich so, mich würde jetzt mal interessieren, was Kybra dazu sagen würde, wenn jetzt andere Muslime hingehen würden und mit der AfD diskutieren würden. Ja, oder der AfD sogar zustimmen. Ja. So, wie würde Kybra andere Muslime sehen, die AfD wählen würden? Ja, ich denke mal, gläubige Muslime oder Praktizierende wirst du da wahrscheinlich nicht drunter finden. Aber Ex-Muslime ganz sicher, ja. Ja, genau. Und wie steht sie dann dazu? Ja, aber die sind ja eh die Pest, ne, in Augen von solchen Leuten wie ihr. Ja, aber dann soll sie mal rausgehen und das wirklich sagen. Sie soll mal zu ihrem Glauben stehen und nicht ihn die ganze Zeit schön darstellen. Ja, aber so gewinnst aber du doch gar nicht diese vielen Trottel da alle ein für deine Sache. Ich finde es auch ganz interessant, wie sie gleich ankommt und das als ein existenzbedrohendes Szenario aufbaut, dass ihre Menschlichkeit ihr genommen wird, weil irgendwo ein AfDler sagt, ich weiß nicht, was sie so sagen, aber weil der halt sein Kram sagt. Das ist halt schon ich weiß nicht, wirst du so ein riesen Fass aufmachen, so ich bin bedroht in meiner Existenz, weil der da vorne Wörter sagt, die ich nicht gut finde. Ja, das ist so Zoe Quinn und Anita Sarkeesian bei der UN-Shit, weißt du, so, ja. So it's the daily grind of hearing you suck. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ein Deutscher sagt, ich fühle mich bedroht, dadurch, dass viele Leute, die einer gewissen Ideologie folgen, hier sind und es sind auch die Messerstechereien hochgegangen, dann ist das Rassismus. Ja. Aber das ist doch eine viel, viel klarere Bedrohung und eine viel echtere Bedrohung als die Untergrabung irgendeiner imaginären Identität, die sie da hat. Aber trotzdem ist es in der öffentlichen Debatte, ist das eine ein Schandfleck und das andere ein Opferstatus. Ja. Mal drüber nachdenken. Zeit, dass wir einmal innehalten und darüber nachdenken, wie wir miteinander reden. Und öffentlich nachzudenken. Kübra, du hast das Problem hier. Die Vielfalt innerhalb unserer Reihen zuzulassen. Auf uns zu schauen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander die Zukunft gestalten? Und wie soll die Zukunft aussehen? Also das mit der Vielfalt zulassen. Ich habe Vielfalt und Diversität in meiner eigenen Familie. Und ich mag nicht diese Scheiß-Islamisierung, die vorangetrieben wird von Leuten wie ihr. Ohne Spaß. Ja, außerdem hat das trotz Vielfalt. Das hat ja auch mit Vielfalt überhaupt nichts zu tun. Also es hat vielleicht mit, also klar, das Rassending ist im Islam jetzt nicht so wichtig, aber dafür das Ideologieding, ne? Also dass alle halt die gleiche Antwort haben auf die gleichen Fragen und so. Mhm. Und dann ist Frieden halt aber auch wirklich 100%, ne? Totalitär. Ja. Was ich mich aber dann frage, ist, würden dann die Flüchtlinge, die nach Portugal reinkommen, ja, dann auch in Portugal bleiben? Nein. In so einer Welt? Weil in dieser wollen sie es nicht. In dieser Welt gehen die Flüchtlinge, die nach Portugal ankommen, ja, trotz des warmen Willkommens, so gehen sie weg. So, und die bleiben da nicht in Portugal. Ja. Freunde von mir sind vor 20 Jahren nach Portugal gezogen, die leben da immer noch. Musst du mal gucken. Oh ja, oh, das, dann funktioniert es. Aber Portugal meint hier, die haben Probleme, ihre Quoten zu füllen. Ja, also das Ding ist halt, dass das, was er an Kontingenten zugesagt haben, dass da nicht mal mehr alle gekommen sind und von denen, die dann kommen, bleiben die meisten dann auch nicht da. Und der Artikel geht halt ein bisschen so drauf ein, warum und wieso und ja. Lass mich raten, niedrige Sozialleistungen. Ja, und hat kein Geld. Und du musst halt Portugiesisch und Englisch sprechen, weil du halt vom Tourismus dominierte Wirtschaft hast. Und dann sagen sie auch, dass Portugal historisch keine Einwanderung groß gesehen hat und dass es halt schwerer ist, in den Communities anzukommen und so. Mhm. Also, ja. Aber das wäre im Vogelsberg auch, ist im Vogelsberg ja auch nicht anders. Ja, letztens hatten wir schon den britischen Polizeiwagen, der extra irgendwie für den CSD beklebt war. Und natürlich hat es nicht lange gedauert. Ja, hier. Das haben wir in Deutschland auch queere Polizeiwagen. Ich glaube, das haben wir aber schon vor einer Weile schon bei uns im Stream gehabt, sowas. Ja, ich sag ja, das war aber der englische queere Polizeiwagen. Nee, ich glaube, wir haben auch den deutschen vor ein, zwei Jahren schon mal gehabt irgendwie. Oh, das verschwimmt alles, wenn man ich so viel... Ich bin ziemlich sicher. Ja, okay. Aber... Ja, dann entschuldige ich mich sehr. Nö, macht ja nichts. Aber ja, also ich habe, glaube ich, damals auch den Witz irgendwie gerissen, wie das wohl sein muss, wenn man jetzt wirklich so ein kompletter Homo-Hasser ist und irgendwie meint, es gibt nur Homo-Lobby und so. Und dann fährt er irgendwie einen Streifenwagen mit einer Regenbogenfahne vor. Und du dann so, ah, sie haben die Polizei auch noch geentert, ah... Ich meine, es gibt so viele verschiedene Leute und so viele verschiedene Leute glauben an so viele verschiedene Arten von Mist. Oh mein Gott. Hier, Schwule verdienen weniger als hetero Männer. Das ist also Studienzahlen. Ungleiche Bezahlung für gleiche Leistung betrifft nicht nur Frauen. Wenn du den Gender Pay Gap noch dümmer machen willst, als er sowieso schon ist, dann... Nee, das Lustige ist ja, das ist ja eigentlich ein Echo darauf, was in Amerika dann auch von, also an Unis dann auch so rausgefunden wurde, ja, dass die hier meinten, weißt du was, dieser Gender Pay Gap ist nicht nur bei Männern und Frauen so, sondern, weißt du, weiße Frauen, weiße Hetero-Frauen verdienen weniger als weiße Hetero-Männer, aber weiße Hetero-Frauen verdienen immer noch mehr als schwarze Hetero-Frauen. Ja. Aber ich finde, das muss man noch nach viel mehr Merkmalen auflösen, damit das interessant wird. Wie viel laktoseintolerante weiße Männer verdienen wie viel Geld? Wie viel schwarze Bluter verdienen wie viel Geld? Weil das sind ja alles Identitäten, die miteinander intersektionieren. Da muss man doch was tun. Ja, das könnte halt schon mal, auch so sagen, wie viele schwer geistig Behinderte verdienen viel weniger Geld als nicht geistig Behinderte? Ja. Man könnte doch irgendwie... Man könnte doch irgendwie hingehen und sagen, wie viele Leute mit einer so, mit welcher Körbchengröße, ja, werden eher genommen oder abgelehnt? Oder welche Farbe beeinflusst den Arbeitgeber, dir mehr oder weniger Geld zu geben, ja? Welche Augenfarbe solltest du haben? Ich freue mich, freu mich jetzt schon auf Tits Privilege. Da bin ich mal dafür. Das Ding ist halt, wenn ich so Studien sehe, dann lese ich da immer nur, wir finden Nordkorea gut. Weil der einzigste Weg, die Gaps zu beseitigen, ist, alle gleich zu machen. Und du brauchst verdammt viel Gewalt, die vom Staat ausgeht, um das umzusetzen. Ja. Du wirst in einer freien Gesellschaft niemals gleiche Ergebnisse haben. Niemals. Und das ist ein endloses Gejammer, weil die einzigste Möglichkeit, das einzuebnen, ist halt nordkoreanischer Style. Also, oh mein Gott, ne Mann, ich meine, mir fällt jetzt dazu echt einfach zu dem, was Chris aufgemacht hat, jetzt überhaupt keine Überleitung ein, außer zu sagen, das sind wieder hier die alten Freunde Zoe Quinn und Crash Override Network schon auch wieder da. Da haben sich neue Informationen ergeben. Das ist so ein langanhaltendes Gamergate-Drama-Ding und Gamergate ist schon weitergezogen, aber Zoe Quinn versucht da immer noch irgendwie sich als Opfer darzustellen und die hat hier neulich irgendwie, ich weiß nicht, wer hat das Ding geschrieben? Hat das Zoe Quinn selbst geschrieben oder wurde es über Zoe geschrieben? Also das hier, was wir gerade sehen, ja, ist von einer ehemaligen Mitarbeiterin oder einem ehemaligen Mitarbeiter bei Crash Override. Ah ja. Der oder die ist da ausgestiegen und was halt angeheftet war an diesen Brief, war ein Rohrentwurf von Zoes Buch. Ach, das also, war genau das, ja. Aber das Filetstück ist eigentlich, finde ich, der Brief, das Buch, das ist, zeigt wieder mal, wie zynisch und billig diese ganze Nummer gewesen ist. Also ganz kurz zusammengefasst, Zoe Quinn, Programmiererin sozusagen eines Computerspiels namens Depression Quest. Über das wurde sehr wohlwollend in der Presse geschrieben. Danach hat ihr Ex-Freund einen Artikel veröffentlicht, den sogenannten Zoe-Post, in dem er gezeigt hat, dass sie ihn benutzt, manipuliert, psychisch unter Druck gesetzt hat und ihn betrogen hat mit wahrscheinlich mehr als einer Handvoll Männern. Daraus wurde dann Gamergate irgendwann, weil das Ganze immer größere Wellen gezogen hat und man auch rausgefunden hat, dass sie mit einem dieser Journalisten, der wohlwollend über sie geschrieben hat, wohl auch ein Verhältnis hatte. Das ist der Punkt. Diese Frau hat dann Crash Override Network gegründet, um praktisch Gamergate und die schreckliche Harassment-Strategie, die Gamergate fährt, wo sie Leute aus dem Internet vertreiben und so, bla bla bla bla, wollte sie mit dieser Organisation Crash Override Network bekämpfen. Und hier ist halt jetzt jemand, nachdem es ja schon Leaks gab von einem Jahr oder so, wo relativ klar wurde, dass dieses Crash Override eher dazu da war, Zoe irgendwie im Gespräch zu halten und ihre Seite des Konflikts zu beackern, ist jetzt halt das hier rausgekommen. Und ja, also ist auch jemand, der sagt, das war er oder sie ist auch Opfer von Harassment und Abuse geworden. Und Zoe hat halt ihr am Anfang geholfen, aber sie hat eben auf die lange Sicht rausgefunden, dass sie halt Leute ausbeutet und gerade auch gerne die Leute, für die sie angeblich Advocacy macht, dass sie die ausbeutet, nämlich Trans und Queer People. Und dass sie, die Person sagt halt auch, oh, naja, es ist mir schwer gefallen, irgendwie darüber zu sprechen, aber es ist Zeit, dass das auch mal ausgesprochen wird. Entgegen der Versprechung von Zoe wurden wir ausgebeutet für tausende von Stunden von Arbeit hinter den Kulissen, um ihr Aufmerksamkeit zu bringen. Je länger ich mit Con zu tun hatte, umso mehr habe ich herausgefunden, dass wenn jemand ihr im Weg stand, dass der gnadenlos aus der Gruppe geschmissen worden ist und dann auch Harassment abgekriegt hat. Also alles so Sachen, die Gamergate schon länger vermutet oder auch schon aus den Con-Leaks gelesen hat oder von Anfang an gesagt hat. Es hat lang für mich gedauert, um herauszufinden, was viele Leute schon wussten. Die Chatroom-Logs von letztem Jahr sind echt und das ist auch genau das, was ich erlebt habe. Es wird wenig getan, um echten Opfern zu helfen von Internet-Abuse. Aber nur so in dem Maße, wie Zoe denkt, dass sie davon profitieren kann. In der meisten Zeit geht es im Chatroom darum, wie man Leute angreift, die sie nicht mag, inklusive früherer Alliierter, die in Ungnade gefallen sind. Ja. Von wem wurde das dann eigentlich geschrieben? Ist die Person bekannt? Nee, ich glaube, bisher ist die Person nicht bekannt. Nee. Okay. Aber also, dass diese frühe Ausgabe von Zoes Buch, die da dran hängt, die sie angeblich bekommen hat, um kostenlos Probeleser zu machen für Zoe, also Editing. Ja, das ist das, was ich weiß und warum ich es für echt halte. Also ich sehe keine großen Gründe, es nicht für echt zu halten mit diesem Dokument, dass, wenn du runterscrollst, fängt das irgendwann an. Es ist wirklich, wie gesagt, nur mehr oder weniger ein Exposé für das Buch. Mit so ein paar Sachen, aber es ist absolut cringy, was ich da gelesen habe. So, ich wachte nachts auf, wir wohnten zu dieser Zeit in einem verlassenen Aufzugsschacht und ich konnte nicht schlafen und Alex war neben mir und ich sagte, Alex, geh weg von mir, sie werden dich auch harassen und so. Und Alex sagte, nein, ich bleibe bei dir, Baby, ich liebe dich doch. Und ich sagte, nein, Alex, das Internet ist zu stark. Also wirklich so so geht das da, das ist so lustig. Du darfst das Internet nicht zu ernst nehmen, ohne Spaß, Alter. Jetzt liegst du in deinem Bett und guckst deinen Partner an und sagst, das Internet, was unter deinem Bett ist, wird dich heimsuchen. Das Netzwerk aus Computern, die über ein Hypertext-Protokoll miteinander kommunizieren, wird uns alle heimholen. Die erste Variante hast du dann wahrscheinlich auf dem Klo geschrieben oder so. Okay. Direkt neben Kypro Gümüşay. Okay, Moment. Und die Frechheit hier. Her work was covered favorably in such outlets as Forbes, Wired, Wall Street Journal, Kotaku, Paste and Giant Bomb. Und zwar vor Gamergate. Actually, sie ist es nicht zu fein, Kotaku da einzutragen, wo ein gewisser Nathan Grayson das ihr Spiel als einen powerful Twine-Darling beschrieben hat. Okay. Ihr Spiel, das nicht mehr ist als ein Choose Your Own Adventure Book. In HTML. Ja. Vor allem today, just 40 years later, Quinn is one of the most critically acclaimed, widely recognized indie developers in the industry. Ja. Ah, ja. Die immer noch nur Depression Quest rausgebracht hat. Oh. Critically acclaimed, ja. Die oh Kritiker mein Gott, Leute. Ganz laut, ja, gerufen. Chris, scroll mal ein kleines bisschen runter, bitte. Die Zeile 88 ist so ein guter Abschnitt. So ein gutes Ding, ja. Ach, da kommt dann so eine Liste an Leuten. Wenn sie alles gut kennt und nett findet. Genau, oder? Genau. Wenn sie alles gut kennt genau. Und der halt... ihr befriended so, many of the most prominent people in tech. ja. Yeah. Other people who regularly support her on their social media channels and could be called upon to provide a blurb or other publicity help include Joss Whedon, Felicia Day, Will Wesley Crusher Wheaton, yeah, Graham Linehan, Tim Schäfer, Chris Kluwe und dann unten, bitte noch runterscrollen, die Liste geht noch ein Stück, da kommt noch was richtig Geiles. Ja. Katie Sierra, okay, weiter. Wer auch immer. Katie Sierra, und? Arthur Chu, Anita Sarkeesian, Mara Wilson, Andy Bio und Markus Notch Person. Was? Markus Person! Fucking Notch! Ja, das ist hier wohl erledigt mittlerweile. Das ist halt aus einer Zeit, als er noch nicht komplett redpilled und ist ja lange her. Ja, ich finde das vor allen Dingen auch gut, dass sie hier bei Will Wheaton, dass das seine größte Leistung ist. So. Ja. Ich finde auch, ich wette, Will würde sich auch freuen, das zu lesen. Will Wesley Crusher Wheaton. Shut up, Wesley. Shut up! Ja, und Chris Cluey, Mr., wie viele Saisons hat der gespielt? Ein oder zwei oder so? und Felicia Day, die eine totale Nebenrolle in Dr. Horrible Sing Along Block spielt eigentlich. Na ja, gut, sie hat nee, war das nicht die Hauptrolle in dem Ding? Hat die das nicht so nee, Hauptrolle ist, die Hauptrolle ist, wie heißt er, den Starship Troopers, den der am Ende mit der SS-Uniform Gedanken lesen kann und sowas. Aber die hat das doch sogar geschrieben, oder nicht? Das war doch die Love Interest kann quasi sein. Von ihm. Ja, das Love Interest, genau. Alter, dieses fucking Ding. Zeile 103. Wenn sie nicht gerade vor einem Mob anonymer Harasser flieht, die ihr Leben zerstören wollen, erfreut sie sich an der Erschaffung von Robotern. Ja, ne? Sich Chips einführen ist nicht sich selbst einen Cyborg machen, sorry. Oh nee, ich will die Fanfiction von Zoe Quinn nicht lesen. In the past, Quinn has worked as recreational beekeeper, riot girl, guitarist, pin-up girl. Damit ist wahrscheinlich die Soft-Pornos gemeint, die sie gemacht hat. Ja, nee. Ich glaube, mit Soft-Pornos würde sie auch noch Stripper meinen für 2 Tage. Ah ja, okay. 2 Tage. Oh mein Gott. Zeile 111. This was me about 5 minutes before my ex-boyfriend called a mob down on me that would result in my eventual homelessness, ja, career destruction, near suicide, an ongoing feud with sie Steve schreibt da auch, dass sie nach Europa fliehen musste und so. Also das ist die ganze Lügengeschichte. Ja. Da ist nichts wahr dran. Ja, für die Leute, die es nicht wissen aus der Zeit, das war so ein Urlaub, den sie schon lange geplant und vorher angekündigt hatte und plötzlich hieß es dann so von wegen, oh, ich muss mein Haus verlassen und nach Europa. Wegen Harassment. Im Internet. Internet ist überall, wo es Internet gibt, okay? Warte mal, da unten schreibt sie, dass sie bei Something Awful mit dabei war und jetzt Helldump had been a section. Das scroll mal runter. Gibt sie jetzt selber zu, dass sie bei Helldump mitgemacht haben? Nee. Hat. Exposing other members who had done some semester. Was? Nee, sie erklärt das nur. Ah, okay. Ich dachte schon, dass sie so geistig mit dabei ist, dass sie das dann jetzt selber mittlerweile zugibt, dass sie da mit dabei war. Alter. When my phone started to buzz. And buzz. And feed. Hä, warte mal, warum ist da die Wortfolge? Imagine someone standing on a beach, right as a city-destroying tsunami is about to hit, looking up at the wave that will inevitably wipe out everything right before it crashes. And overrides. Oh Gott, okay, ich beende das jetzt hier mal. Das ist so traurig. Dankeschön. Ich dachte, das ist jetzt das Public Reading. Also, nee. Das könnten wir eigentlich mal machen. Abel und ich wollten ja immer an einem Hörbuch arbeiten. So ein kollaboratives Mentor als ein Hörbuch. Alex. Ja. Kann ich Zoe sein? Ich habe gehört, Zoe will ja auch irgendwie trans sein. Dann kann ich die männliche Stimme von Zoe sein. Nee, das wird dann das erste Videospiel, was die Weltraumaffen herstellen. Wenn sie ein Cyborg ist und Roboter muss Mond sie lesen. Und das ist ja. Das hier. An ex-Google woman, tech leader, and I'm sick of our approach to diversity. We must stop fucking it up for the amazing women in tech. Ja, sie geht darauf ein, dass sie halt über 90% nur männliche Bewerbungen bekommen hat und dass es schwer war, geeignete Leute für den Job zu finden, die weiblich sind. Und selbst wenn man auf Teufel komm raus, weibliches Personal einstellen will, dass man irgendwann dabei ankommt, dass man dann Frauen einstellt, die nicht für den Job geeignet sind, was dann halt die Arbeit von einem Team ruiniert und dann denkt sich der Rest, ja toll, ich habe jetzt eine weibliche Kollegin, jetzt kann ich ihren Job auch noch machen. Und das, sie hat bei Google gearbeitet, hat dann selber ein Startup gegründet und im Startup war es auch so, dass sie dann auf Teufel komm raus Frauen eingestellt hat, die halt dann nicht geeignet waren und dass das halt dann der Firma nicht gut getan hat. Und sie findet Diversity toll und super und alles und weist halt darauf hin, dass aber halt einfach nicht genügend Frauen, genügend Ausbildung haben für die Jobs, die besetzt werden müssen. Aber ich finde es ganz interessant mit dem ganzen Google-Kafaffel. Ja, ich finde es auch interessant, dass sie eigentlich eine knallhart, also eine feministische Linie fährt durch den ganzen Artikel. Ne? Also sie sagt schon immer wieder, sie wiederholt all die Sachen mit Pay Gap und allem, so was das übliche Zeug ist. Aber am Ende kommt sie halt zu der Überzeugung, dass wenn sie 90% männliche Bewerber hat, dass sie dann Probleme kriegt, halt in gleicher Art und Weise Frauen und Männer einzustellen. Realität hat halt so einen antifeministischen Bias. So. Und dass halt auch diese Art der Diversität halt das eigentliche Ziel unterhöhlt, weil dann halt solche Stereotypen aufkommen, wie ja, die ist doch nur hier wegen Quote. Ne? Genau. Weißt du was? Wir müssen einfach eine Quote im Staat schaffen, okay? Dass da 50% der Bürger Männer und 50% der Bürger Frauen sind. Dann haben wir es. Ja. Nein. Schafft den Staat ab. Steuern sind Diebstahl. Ja, Besitz ist auch Diebstahl. Ah, hier, die Grünen aus... Das war eine Überleitung. Hier, die Häuser denen, die drin wohnen. Okay, aber was ist, wenn jemand illegal in einem Haus drin ist und dann nachts geschlafen hat? Wenn jemand illegal in einem Haus drin ist und dann da nachts geschlafen hat, da ist da ja auch doch jemand drin, ne? So, und ich meine, aber das ist... Nein. Wieso? Ja, also, aber ich finde es interessant, dass halt ein Ortsverband der Grünen in Berlin, ich gebe es zu, es ist in Berlin, dass der hingeht und so eine völlig rechtsstaatsferne Formulierung auf sein Wahlplakat schreibt. Also eigentlich geht es wahrscheinlich darum, irgendwie diese Hausbesetzerprojekte zu legalisieren auf irgendeine Art und Weise, aber so kann es ja nicht sein. Wenn sich dann die Nächsten überlegen, irgendwo was zu besetzen, dann muss man das denen auch schenken, oder was? Das wird gar nicht, also, wenn ich dann hier eine Brache in der Nähe habe, setze ich mich einfach drauf, oder was? Ja. Glaub schon. Ach ja, das Thema mal wieder. Auch so eine Gamergate-Geschichte, so ein bisschen. Ist ja kein Geheimnis, dass auch bei den Tabletop- und Tabletop-Rollenspielern und so, dass es da auch schon seit längerem Probleme gibt mit Leuten, die halt da die Moralapostel spielen wollen. Und hier hat jemand sich die Mühe gemacht, die beiden einzigen Figuren aus irgendeinem Games Workshop-Katalog zu zeigen, die schwarz sind. Ja. Und alle anderen wären halt nicht schwarz. Wobei, ich meine, wer sich mit GW nicht auskennt, ich habe halt jahrelang in so einem unabhängigen Fantasy-Laden gearbeitet, wo es das auch gab. Diese Figuren hängen unbemalt an den Wänden. Also, die sind eigentlich perfekt für Social Justice Warrior, weil die können die in jedem Hautton anmalen, in dem sie den anmalen wollen. Aber diesen Leuten geht es ja nicht darum, sondern es geht ihnen darum, dass im offiziellen Material von Games Workshop zu viele Weiße irgendwie vorkommen und nicht genug People of Color. Sag mal, wissen die eigentlich nicht, dass bei Warhammer 40k es irgendwie Aliens gibt und total seltsame Leute und dass da mehr Maschine als Mensch Leute sind, weil das Klima so fürchterlich ist, dass man da nicht mehr so leben kann? Ja, es gibt hier unten eine Geschichte über, es gibt nämlich irgendwelche, ich weiß, waren es Space Marines? Welche, die schwarze Haut haben. Aber das ist, weil auf ihrem Heimatplaneten da so eine starke Säure ist und so. Und dann beregt sich der Autor auch drüber auf. Aha, die einzigen, die schwarz sind, ja, die sind deswegen wegen der Krankheit praktisch, ja, wegen Strahlung, hä? Hä? Die sind dann schwarz oder was? Ja, aber ich meine, jetzt mal wirklich durch diese Social Justice Linse mal betrachtet, Warhammer 40k lässt halt der Gottkönig, okay, da von den Menschen da, ne, der Typ ist eigentlich nur ein Skelett, das da irgendwie auf einem Thron sitzt, ja, und das ist doch schon ein richtig cooles Ding gegen Ableism. Ja, nichts gegen dich, Abel, hab dich lieb. Ja. Natürlich wird hier auch eingefügt, dass man ja sich nur die Star Wars Sachen angucken muss, um zu sehen, wie toll inklusiv heutzutage der Cast von so Filmen sein kann. Ja, und nur weil das in den 80ern so war, und das ist bei Games Workshop das gleiche Problem, bla bla bla bla. Du klingst wie ein Space Marine. So ja, genau so klingen da auch Leute bei Warhammer 40k. Ich meine, Leute, mal wirklich, also Wenn in so einer Megacity halt einfach alle oder ein ganzer Planet einfach genugt wird, ist doch scheißegal, weißt du? Den Tyranniden ist es scheißegal, welche Hautfarbe die Person jetzt hat, weißt du? Und hier oben auch von wegen, ja, und wenn man Männer einzeln fragen würde, dann würden sie da nichts sagen, aber wenn sie zusammen sind, dann kotzen sie diese fiese Galle raus. Also, hallo? Hast du ein Problem mit Männern? Vielleicht solltest du dich behandeln lassen, statt irgendwie hier. With nobody to hold them in account, they spew their wishes vile. Ja, ein bisschen höher, Chris, da ist da hier, but it, hier da dieses It's just a game. Ja, yeah? It's just a game. This is true. Also das stimmt, ja. Es ist nur ein Spiel. Aber es halt, es geht dran vorbei, was so die ganz klaren Ziele von dem Spiel sein sollten, nämlich, dass es für alle zugänglich ist. Ja, niemand sollte sich ausgeschlossen fühlen, entweder durch so das Spiel, das Make-up vom Spiel, also wie es aussieht halt, oder durch die Einstellung von den Spielern selbst. Ja, und ich denke mir so, weißt du, man kann, oh, du kannst Gott. Dir doch einfach so spielen. Wer hat denn bitte schon eine Einstellung, die alle Menschen einschließt? Also wirklich alle, auch die, die man unsympathisch findet oder Kommunist. Ja, bestimmt irgendwelche Nihilisten oder sowas. So, weißt du, so im Tod sind wir doch alle gleich. So, und Kommunisten. Genau. Die Weltrevolution vorantreiben. Ja, aber was ist das auch für ein Quatsch? Ich meine, nobody should feel excluded either through the game's makeup or the attitude of its players. Haben die schon mal eine richtig harte Runde Risiko oder Monopoly gespielt? Natürlich kommen da die, das dafür spielen wir, dass wir unsere Instinkte und vielleicht Seiten von uns, die wir im täglichen Leben nicht ausleben können, dass wir die ein bisschen in Schuss halten, sozusagen. Da ist beim Spielen ist Hinterhältigkeit eine Tugend. Das ist im normalen Leben nicht so. Und wer das unterscheiden kann, der kann durchaus. Ich habe früher gerne Junta gespielt. Kennt das jemand von euch? Ja, schon mal gehört, ja. Brettspiel, da muss man ein Kabinett bilden mit den anderen Spielern und einer ist halt der Anführer und im Endeffekt geht es nur darum, wie viel Kohle man sich auf sein Schweizer Bankkonto schafft in der Zeit. Und natürlich gibt es Sachen wie Attentate und du kannst halt versuchen, deine Mitspieler umzubringen. Die kommen dann wieder als jemand anders, aber verlieren ihr Schweizer Bankkonto und solche Sachen. Ja, wie soll ich, das ist so ein tolles Spiel, das macht so eine Laune, es kann Freundschaften zerstören, aber sowas kann man nicht spielen ohne einen gewissen. Ich hasse es, wenn Leute irgendwie Siedler von Catan spielen und dann irgendwie nicht aufpassen und nicht richtig spielen, dann sollen sie lieber nicht mitspielen. Ne? Und ich habe das Gefühl, die einzigen Spiele, die so Leute ansprechen würden, wäre, wenn irgendwie die Space Marines dann zusammen da landen würden in einer queeren, vielfarbigen Gruppe und irgendwie ein Kinderheim bauen, statt Krieg zu führen oder so. Das würden die dann spielen, das fänden die toll, aber halt der Rest der Leute nicht. Das ist ja, aber das Ding ist doch so ein friedliebendes Szenario, dem fehlt doch einfach der Thrill. Also ein Spiel lebt doch von Konflikt, genauso jede Erzählung lebt auch vom Konflikt. Also niemand will ein perfektes Leben von einer perfekten Familie hören, sondern, keine Ahnung, die Frau geht dem Mann fremd, der Sohn wird eingezogen, muss in den Krieg. Also du brauchst jedes Mal Konflikt, damit eine Geschichte überhaupt interessant wird. Sonst wüsstest du dir nicht anhören. Also, keine Ahnung. It's grim, dark, get over it. Also, es ist halt düstere Science-Fiction. Jetzt sei mal nicht so. Ja. Nein, aber das ist nur eine Entschuldigung dafür, beleidigend und misogyn zu sein. Ja, frauenfeindlich halt. Das ist so lustig, weißt du, weil es ja auch bei in den verschiedenen Zweigen von verschiedenen Gruppierungen, die man spielen kann, es gibt auch Gruppierungen, wo nur Frauen drin sind. Ja, so, was ist damit? Ich meine, es ist repräsentiert, es ist da, wenn Leute da nicht hingehen, weil die das nicht so interessant finden oder nicht kennen, ist okay. Ich meine, das Problem ist wahrscheinlich auch irgendwie, dass die Figuren recht teuer sind und dann kaufst du dir die Figuren, die auch irgendwie am leichtesten mit anderen Leuten kompatibel wären. Weißt du? Aber auch da, die Leute scheinen, soweit ich das beurteilen könnte, echt offen zu sein. Also du, solange du da jetzt nicht irgendwelchen Scheiß machst, kannst du auch keine Figuren haben, hinkommen und du bekommst welche. Ja, die Leute laden dich doch zu sich ein zum Spielen. Deswegen ist ja Games Workshop immer so ein offenes Ding und du kannst da hinkommen und mit den Leuten spielen. Das ist ein echt tolles Ding eigentlich. Hört man mich jetzt? Ja, ja. Mich stört das zum Beispiel im Prinzip gar nicht, was da gefragt wird und was da gefordert wird. Weil allein schon, es ist allein schon praktisch fürs für das Figuren anmalen, wenn du halt ein Beispiel hast. Und wenn du jetzt selbst Figuren schwarz anmalen willst, dann ist es halt geil, Beispiele von schwarzhäutigen Figuren da zu sehen. Nur um so eine Idee zu kriegen, wie das aussehen soll, wenn du fertig bist. Aber der Ton ist halt vollkommen im Arsch. Und wenn du halt immer mit deiner Lieblingsverschwörungstheorie vom bösen imperialistischen Patriarchat ankommst, wenn du halt eine relativ kleine Änderung eigentlich haben willst, ist das vollkommen idiotisch. Ja, ja, und ich meine, allein schon der Einstieg in den ganzen Text war, mir gefällt es nicht, ich fühle mich ausgestoßen, obwohl niemand dich irgendwie ausstößt, okay, du gehst selbst weg. Fürchterlich. Naja, aber die sollen ruhig Games Workshop übernehmen und in den Boden rammen, also finde ich voll okay. Ja, genauso wie L'Oreal das erste Transgender-Modell Monroe Bergdorf so in den Boden geritten hat, weil Bergdorf nämlich die Aussage gemacht hat, hier alle Weißen sind rassistisch. Ja. Herrlich, ne? Herrlich. Consider me shocked. Ja. Imagine my shock. Und wieder ist es so ein jüdischer Name. Was ist das für ein Scheiß? Bergdorf. Ja, aber eigentlich muss man doch sagen, wirklich, Consider me shocked, dass L'Oreal die Eier hat, zu sagen, nö, das unterstützen wir nicht. Ja, L'Oreal ist halt einfach noch so ein Ding, die machen einfach ihr Teil, das ist schon okay. So, die sind so für Ethics in Make-up, weißt du, und dann kommt so ein Scheiß raus. War L'Oreal nicht auch das mit der Werbung White is Pure oder war das Nivea? Ich glaube, das war Nivea, glaube ich. Auch hier, sie sagt dann natürlich nach ihrer Vertragsauflösung, sagt sie, ja, und ihr müsst wissen, dass da, weil ihr mich jetzt runterzieht, ja, damit beweist ihr, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist. Also die übliche Geschichte. Mein Rassismus gegen Weiße war nötig, um zu zeigen, wie rassistisch die Weißen sind. Das ist halt einfach, ja, Kafka-Falle einfach, durch und durch. Das ist sogar schon echt interessant, da stellt man sich dann die Frage, ob man die Person in irgendeiner Weise dann vielleicht kritisieren dürfte oder was müssten denn die Umstände gewesen sein, damit man die Person dann feuert? Also man müsste eigentlich sagen, weißt du, man bewertet man alle müsste Leute, die Rotoren starten. Also, man, ja, ne? Your entire existence is drenched in racism. Hier oben ist eigentlich noch besser, because most of y'all don't even realize or refuse to acknowledge that your existence, privilege and success as a race is built on the black on the backs blood and death of people of color. Ja, genau. Weiße sind niemals gestorben für das, was Weiße hatten. Es gab keine civil fucking war. Ja, gab es nie, okay? Überhaupt nicht. Fick dich, Alter. Weißt du, so, das ist so dieses Hochmut kommt vor dem Fall-Ding. Und genauso wie hier auch, weißt du, da waren die Leute ideologisch so total verschissen, ja, und haben dann hier dieses Ding, dieses Teil hier, dieses Gedicht, ja, haben die einfach entfernt. Ja. Na, sie wollen, es gibt eine Neuausschreibung dafür. Eine Neuausschreibung, aber ich habe doch irgendwie, glaube ich, genau in dem Artikel gelesen gehabt oder in einem anderen, dass es übermalt wurde schon. Also echt, vielleicht habe ich es falsch verstanden, ja. Das vielleicht habe ich es schon falsch verstanden, aber ja. Also es gibt dann eine neue Ausschreibung, da wird es drüber geschrieben, aber das Zeug ist jetzt eigentlich, soweit ich weiß, weg. Ja, hier, die Fassade soll neu gestaltet werden, ja. Und damit wir wissen, worüber wir reden. Hm? Ja, die Hochschule war 2011 einigermaßen stolz, als das Gedicht an der Hausfassade angebracht worden war. Wir freuen uns sehr über diese bleibende Erinnerung an unseren Poetikpreisträger Eugen Gomringe, sagte die Rektorin der Ash Teda Borde. Sie sei sicher, dass die Strahlkraft des Kunstwerkes weit über die Hochschulen und den Bezirk Hellersdorf hinausgehe. Ja, das Gedicht ist eigentlich auf Spanisch, soweit ich weiß, und das ist eigentlich ein ganz entspanntes Ding. Das ist irgendwie Blumen und Mütter und Frauen. Nee, keine Mütter. Straßen. Straßen Ach. Und Blumen. Blumen. Und Mütter, da war doch Mütter. Blumen und Frauen. Ah, Frauen, ja. Straßen. Straßen und Frauen. Straßen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Ja. Die Studenten dürfen den Erfolg der Kampagne ihrer nicht nachlassenden Beharrlichkeit zuschreiben, in der sie ihre Sicht der Dinge ohne Rücksicht auf mögliche künstlerische Mehrdeutigkeit durchgesetzt haben. Die Entscheidung des Akademischen Senats, den Zielen der Studenten zu entsprechen, zeugt hingegen von einer erschütternden Willfährigkeit. Das Wort kenne ich ja gar nicht. Ach, Mann, so schlimm Ausländer zu sein. Also aus der Kritik von diesen Uni-Studenten haben wir hier, das Gedicht reproduziere nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauensternchen ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren, sondern erinnere zudem unangenehm an sexuelle Belästigung der Frauensternchen, alltäglich ausgesetzt sind. Das Gedicht wirke wie eine Erinnerung daran, dass objektivierende und potenziell übergriffige und sexualisierende Blicke überall sein können. Blumen. Blumen und Frauen. Blumen und Frauen und Straßen und ein Bewunderer. Objektivierende, potenziell übergriffige und sexualisierende Blicke. Ja, guck mal, Blumen sind schon dabei, fehlen nur Bienchen. Und dann ist es. Ja, aber guck mal, das ist doch eigentlich ein tolles Beispiel dafür, was eigentlich so Zensur oder Entfernung von Wissen oder generell Ignoranz, ja, für ein Problem darstellt. Weil du dann nämlich überhaupt keinen Bezugspunkt hast dazu, was jetzt irgendwie Worte bedeuten, wenn du Sachen ignorierst oder sie entfernen lässt, weil sie dir nicht gefallen. Das ist so super, klasse. Dann haben wir jetzt irgendwie was. Dann fürchterlich. Das sind wieder Kinder vor meinem Fenster und ich glaube, die haben Böller. Alter. Zwar beschreibt Grominger in seinem Gedicht keineswegs Übergriffe oder sexualisierte Kommentare und doch erinnert es unangenehm daran, dass wir uns als Frauensternchen nicht in die Öffentlichkeit begeben können, ohne für unser körperliches Frauensternchensein bewundert zu werden. Eine Bewunderung, die häufig unangenehm ist, die zu Angst vor Übergriffen und das konkrete Erleben solcher führt. Ich würde euch nicht mal bewundern. Das ist so traurig. Ich glaube, wenn man erstmal, also um das Frauensternchen sein, bewundere ich die sowieso nicht. Also. Ja, warum das zu übermalen ist nicht besser als eine verschissene Bücherverbrennung. Es ist nicht besser. Beifall, liebe Asta der Alice-Salomon-Hochschule. Bravo. Ja, Weißsein, ein unsinniges Konzept. Das ist halt auch das, was die Transgender-Frau da von L'Oreal von sich gegeben hat. Das ist halt die Rhetorik von so Fächern wie Critical Whiteness oder Critical White Theory. Und es ist halt, ich weiß nicht, postmoderne Adorno-Kacke, die irgendwie versucht, Rassismus zu bekämpfen. Und in seinem Kampf so weit abgedriftet ist, dass das selber schon wieder rassistisch ist. Und der Artikel geht halt darauf ein. Also, Novo-Argumente ist ein ganz guter Artikel. Packen wir dann in die Quellen. Ja, oh Gott. Das ist wieder diese Zeit-Dings, wo wir gerade uns schon das Video von der Hyper angeguckt haben. Diese Mini-Republika. Und da ging es auch um weiße Privilegien. Und Gemotze über Talkshows. Ja, in jeder Talkshow lernen wir, dass Hass und Rassismus auch dazugehören zu Deutschland. Ja, bestimmt. Wahrscheinlich beim Klatschen. Auf jeden Fall. Leute. In dem Deutschland heute, in 2017, bist du so unsicher wie noch nie. Bestimmt. Also. Ja, es sind halt Visionäre hier, die haben Visionen einfach. Ohne Spaß, da würde ich mir einen Walking Simulator für Deutschland 1938 wünschen. Und dann soll er den mal spielen und dann gucken, wie das denn ist, wenn in der Gesellschaft tatsächlich Rassismus weit verbreitet ist und gesellschaftlich anerkannt ist. Weil es ist definitiv im heutigen Deutschland nicht so, dass Rassismus dazugehöre. Also eins von diesen Worten passt hier nicht so ganz rein. Wie wollen wir leben, lieben und arbeiten? Was ist das für eine Frage? Oder sind das, keine Ahnung. Sind das welche von diesen Leuten, die meinen, dass man Homosexuelle mit Elektroschocks therapieren kann? Ja. Aber da kann man Workshops vorschlagen und ich würde schon mal direkt einen Workshop für die Besprechung des Endes von Neon Genesis Evangelion vorschlagen. Originalserie oder End of Evangelion? Oder Reboot? Das ist noch End of Evangelion. Okay. Ich glaube nicht, dass dir da jemand helfen kann, aber... ja... Gründer. Violinistin. Böhmermann. Ah! Politikberaterin. Ja, und diese Firma Start Next, wo hier der Herr Bartelt, der Chef von ist, die ist auch Sponsor von dem Zeitding. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Bestimmt eine total politisch korrekte, wo man nichts crowdfunden kann, was irgendwie Nazi ist, aber wo man garantiert Sachen crowdfunden kann, die hinterher irgendwie den Lebensstil von irgendwelchen Feministen sichern. Aktivist, YouTuber. Und hier Y-Kollektiv, so ein Funkding. Was denn? Eine Frau mit Dingens und es ist nicht die Kybra? Nee, gibt's noch mehr. Spoken Word Künstlerin, aha. Wahrscheinlich auch so Toilet Art Künstlerin oder so. Der Programmgeschäftsführer von Funk. Die haben das nämlich auch mitgesponsert. Das Gesicht werde ich mir gut merken, Herr Hager. Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen. Wir brauchen ein Soundboard, wo ich draufdrücken kann, damit man so Rotorengeräusche hört. Verstehe ich nicht. Berater. Also tatsächlich sagen mir die meisten von den Namen hier nichts. Ja, auch nicht, aber es sind halt alles so Corporate-Leute halt. Ne? Hm. Ist auch schon ein paar neue Berater. Gesichter zu sehen. Ne? Journalistin und Aktivistin, das ist auch geil. Gründer. Was ist mit dem Mund von Shai Hoffmann los? Warum ist der Mund von Shai Hoffmann so seltsam? Weil er lächelt. Oh. Ronja von der Rönne, das war doch die, die viel LSD genommen hat und dann Depressionen hatte und das in Talkshows erzählt und keine das Ahnung. Ist wichtig. Ist das ein Bild, bevor sie LSD genommen hat, während oder danach? Danach. Gründer, ja. Und das ist das Programm. Ja. Einen von den tollen 5-minütigen Blitz-Vorträgen haben wir ja vorhin gesehen. Wir ersparen euch andere wegen der Genfer Konvention und dem ganzen Stress, den wir da immer kriegen. Also das Z2X17 Festival ist ziemlich weiß. Also sehr viel Diversität sehe ich da ja eigentlich. Ich weiß nicht, ob das die Gesellschaft ordentlich abbilden kann. Da war jetzt ein Schwarzer mit dabei und das ist definitiv zu wenig. Wir befragen in kleinen Gruppen Teilnehmende, die etwas Inspirierendes zu berichten haben. Ach Gott, ey. Warum ist alles irgendwie so, eine Stunde lang oder so? Haben die Leute einfach keine lange Aufmerksamkeitsspanne? Wir arbeiten an konkreten Ideen, die dein Leben besser machen mit diesen ganzen Hanseln da, die alle Berater und Gründer und sonstiges sind. Also ich will eine Kreditkarte haben, die kein Limit hat. Das wäre eine konkrete Idee, mein Leben zu verbessern. Ja, mach ein Startup. Gib einfach jeden Leuten so eine Kreditkarte ohne Limits. Aber hinterher musst du doch eh bezahlen. Nee, muss er nicht, nein. So funktioniert das Deswegen ja nicht, kein Limit, weißt du? Oder bist du Wenn du sagst, da ist kein Limit drauf, ist wie mit der Bürgschaft, okay? Ich bezahle einfach die Raten mit weiteren. Zwei Kreditkarten ohne Limit. Ja. Muss man die Bürgschaft heute eigentlich in der Schule noch auswendig lernen? Oder? Oh nein, mein Gott, Alter, was ist das für ein deutsches Wort? Was ist das für ein Wort so vom Buchstabe her? Ab 1 Uhr woanders hin walking. Das kommt dabei raus, wenn so Leute versuchen, lustig zu sein. Woanders hin walking. Ja, die sprechen anderthalb Sprachen und die müssen es voll ausnutzen. Ja, ne? Können wir schneller zum Festival auch kommen? Schon wieder die gleiche Hackfresse da. Sind aber viele Frauen in der Jury. Jury so white. Nein, die ist divers, weil es viele Frauen sind. Ja, auf jeden Fall, die Techniker-Krankenkasse, das ist die sich letztens irgendwie bei Twitter darüber aufgeregt hat, dass sich die Leute darüber beschwert haben, dass sie hier, wie heißt das Zeug, homöopathische Mittel irgendwie unterstützen. Hä? Für die habe ich mal gearbeitet, um eine Ecke. Ja, auf jeden Fall hier. Guck mal, da ist Funk. Genau, also Start-Next-Firma. Und dort ist ein anderer Kram. Social Impact. Z-Medienkrebs. Sehr lustig. Hervorragend. Das Spiegel hat ja wie alle anderen etablierten Mainstream-Medien in Deutschland Probleme mit der Auflage und man hat ja immer weniger Vertrauen in die Medien, neben auch dem Rückgang von den verkauften Medien. Und jetzt hat die gute Frau hier, die Chefredakteurin, herausgefunden, warum denn die Leute weniger den Spiegel kaufen. Und es muss an der Diversität liegen und man braucht auf jeden Fall mehr Vielfalt. Und ich weiß, es ist einfach so, ja, wenn ich zum Beispiel über den Brexit eine Berichterstattung habe, was jetzt ein Swiss-Brexit ist oder ein Soft-Brexit, dann ist es total wichtig, was eine lesbische Queer-Veganerin dazu einzuwenden hat, was jetzt der Swiss-Brexit bedeutet und mir genau das dann erklärt aus. Swiss-Brexit erklärt bekam, saß ich in einer kleinen Strandbar in einem Teil von Mallorca, den kaum ein Tourist je zu sehen bekommt. Der Esel auf der Wiese gegenüber und so weiter und so fort. Oh. Ja, aber es ist halt genial so. Es ist so, ich keine Ahnung so. Du hast keine Ahnung von, was du machen sollst, so vielleicht authentischer, ehrlicher Journalismus, der irgendwie keine Agenda hat, weniger politische Korrektheit, wo man sich in Rudelmentalität mit anderen Journalisten auf eine einseitige Darstellung der Themen anschießt. Nein, wir brauchen mehr queer, lesbische Veganer. Ich bin ziemlich weiß. Habe studiert, bin hetero. Ich bin ziemlich das ist weiß. Die Chefredakteurin. Wow, weißt du? Ja, ich sag mal, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, du Hirnlose. Oh Mann, es gibt aber Tage, an denen wünscht sie sich, sie sei ein Anfang 50-jähriger Mann, vielleicht 54, leicht schütteres, leicht angegrautes Haar, 1,87, 85 Kilo. Ein Sport dazu, vielleicht Tennis. Mein Lieblingsfußballverein, Dortmund. Ich würde von meinen Kindern erzählen und den Aktivitäten, die ich mit ihnen neben meiner vielen Arbeit unternehme. Ich erzählte nicht von den Hausaufgaben, nicht von der Zeit im Wartezimmer beim Kinderarzt, sondern von den besonderen Dingen. Wir Jungs beim Angeln, es wären Abenteuergeschichten. Sie würden mich menschlicher erscheinen lassen, irgendwie sympathisch. Gott, oh Gott, ist das ekelhaft. Widerlich ist das. Das ist ein Schlag ins Gesicht von allen Vätern, die sich um ihre Familie kümmern. So zu tun, als wären die alle so. Ach, die sind doch auch alle ziemlich weiß. Aber das, also sie betet dann noch den ganzen Katalog runter, ne? Von mehr Haltung und mehr Netzwerk. Und das ist wirklich, also, dass so jemand überhaupt in so einem Job ist, ist peinlich. Und die Kommentare unter dem Artikel sind Gold wert. Die kriegen ein um die andere auf die Fresse. Also, das ist richtig gut. Ja, die hat dann so 10 Thesen. Ja. Kulturwandel braucht Mut. Es braucht Selbstkritik statt Selbstzufriedenheit. Kultureller Wandel ist unbequem. Mir hat jemand ins Gehirn geschissen und umgerührt. Dann Kulturwandel. Journalisten müssen nicht dein Publikum sein. We must secure the existence of our people and the future for white children. Und im Namen, ja, hier der weißen Rasse, warum die Globalisierung ein Muss ist. Und du hast da nichts zu sagen, das ist ohne Kritik, das kommt raus, das wird gemacht, scheiß auf deine Meinung und weg mit dir. Ja, ist das ein ernst gemeinter Artikel oder ist das eher so nicht ernst gemeint? Das ist halt vom Manager-Magazin und ich kann jedem empfehlen, den Artikel, der ist relativ lang, der hat, was war's? Der ist auch ziemlich alt, aber wenn du den rückwirkend dir anguckst, dann spricht der einfach nur sehr, sehr lange Bände. Also, ach, das Ding ist von 2004, ach so. Ja, aber ich fand es einfach, wenn du dir den Artikel durchliest und das rückwirkend betrachtest, was in der Zwischenzeit passiert ist, ist das einfach nur ziemlich interessant. Also, kann ich jedem sehr ans Herz legen. Also, ja. Packen wir in die Quellen. Bis 2030 fehlen 3 Millionen Fachkräfte. Wo sind die Fachkräfte hin? Diese Fachkräfte fehlen. Ja, der Fachkräftemangel in der Bundesrepublik wächst und könnte zum größten Problem der deutschen Wirtschaft werden. Auch die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf. Wenn ich Facharbeiter wäre und ich würde mir Videos irgendwie über Deutschland angucken, weil ich da einen Job angeboten bekommen habe, würde ich, glaube ich, doch lieber woanders hingehen. Im Moment. Also. Aber der Tagesschau.de-Kerl, der uns interviewt hat zu Gamergate, der hat doch gesagt, hey, Einwanderer sind unsere Chance, was das angeht. Wie kann das denn sein, wenn wir so viele Einwanderer genommen haben, dass uns so viele Fachkräfte fehlen? Das waren der Flüchtlinge. Na, wir haben halt Fachkräfte für andere Tätigkeiten, also zum Beispiel Eigentumsverlagerung haben wir viele Fachkräfte neu gekriegt. Körperverletzung haben wir viele Fachkräfte neu gekriegt. Ich bin immer noch so ein bisschen genervt von dem, was hier in den letzten Wochen bei mir so vor Ort wirklich passiert ist und das sind keine Gerüchte, die von Rechten gestreut werden oder so, das steht hier in den Zeitungen und das macht mir keinen Spaß mehr hier zu wohnen. Ich war gestern bei einem Freund auf dem Land und war schon so ein kleines bisschen neidisch, obwohl ich Stadtmensch bin. Welche Koalition sich die Deutschen wünschen? Blockhaus-Murmeltier, nehme ich an. Ja. Nee, ist halt eine tolle Grafik im Artikel, welche Koalition hui sind und welche pfui sind. Und ja. Die Grafik wird 32% favorisieren Rot, Rot, Grün. Glauben die auch an den Weihnachtsmann? Ja, Rot, Rot, Grün und FDP und CDU sind so am häufigsten vertreten. Also. Ja, keine Ahnung, Wahlkampf, es ist auch irgendwie, mir hängt das Thema schon so richtig zum Hals raus. Wie viele Leute wollen, vor allem, weil es keinen gibt. Ja. Wie viele Leute wollen denn schwarz-blau-gelb oder rot-rot-blau oder sowas? Sowas traut man sich als ordentlicher Journalist nicht zu fragen, glaube ich. Ja, das ist ein ganz interessantes Tool, wo man sehen kann, wie denn die Parteien, wie sie sich denn gleichen oder nicht gleichen. Das ist lustig zum Durchklicken. Also. Aber das ist auf Basis von den Wahl-O-Mat-Antworten. Ja, die Linke, DKP, 92% gleiche Antworten. Ja, und wie wir ja selber schon gesehen haben, sind die Fragen mehr als bescheiden eigentlich im Wahl-O-Mat. Ja. Bayernpartei. Fand ich aber nett, dass der Herr von der Hip-Hop-Union oder wie die heißen, uns unter unserem Stream zum Wahl-O-Mat wirklich noch eine Erklärung, hier die Urbane, genau, eine Erklärung geschickt hat, was seine Partei wirklich machen will. Ach echt? Das nenne ich Öffentlichkeitsarbeit. Ja, in einem Kommentar hat jemand geschrieben, wir sind hier die und die Leute und dit und dit. Aber war es nicht ein Witz? Nee, ich glaube nicht. Okay. Was hat er denn so gesagt? Also ich fände ja Violett und Blau gut. Er hat gemeint, dass sie einen Altersdurchschnitt durch die ganzen von 1960er Jahrgängen bis heute und dass sie eher linke Thesen vertreten und so. Also ja, das, was eigentlich auch ein bisschen in ihrem Ding drin steht, halt, in dem Blurb da, den wir uns angeguckt haben. Aber hat er nicht abgeschlossen mit Wählt die deutsche Mitte, sie ist gut? Ja. Dass das nicht ernst gemeint war, glaube ich auch, aber ich glaube, der Rest schon. Ich weiß es nicht. Dafür war es zu seriös eigentlich. Ja, keine Ahnung. Okay. Die deutsche Mitte, wenn die nicht ernst ist, dann weiß ich nicht, was ernst ist in diesem Leben. Also dieses Jahr halte ich auf jeden Fall für Humbug. Also, dass sich der Wahlomat so jetzt tierisch auf das Wahlverhalten auswirkt. Vor allen Dingen, wie will man das feststellen? Fragen die dann dahinterher irgendwie ein paar Leute so, ja, habt ihr auch mal Wahl-O-Mat gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ja, prima, haben wir herausgefunden, Bundeszentrale für politische Bildung, hat sich gelohnt. So. Aber also das ist zu scheinbar, ernst für ein Bild, was er da schreibt. Ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. Also das ist aber, schon, glaube ich, von der Hip-Hop-Partei. Aber wir haben doch in Deutschland, die stärkste Fraktion sind ja die Nichtwähler. Und scheinbar hat der Wahl-O-Mat einen positiven Einfluss darauf, dass Leute zur Wahl gehen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite geistert ja immer noch diese Sache mit 45% Unentschiedenen rum. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Ja, also ich glaube, das wird schon ganz schön wackeln an dem Wahltag. Apropos Bundeszentrale. Da wird passieren, was keiner haben will. Apropos Bundeszentrale für politische Bildung. Die Bundeszentrale für politische Bildung haut Geld für sowas hier raus. Dieses Gefühl, wenn man selbst mehr Abonnenten hat auf dem Gruppenkanal als das BPB. Ja. Und mehr Aufruf, aber bei weitem, Alter. Und mehr YouTuber. Likes. Und noch ein YouTuber hier. Oh nein, alles bitte so. Nicht. Snapchat, ja, komm, Alter. Gucken wir mal rein. Ich hätte gern die Brünette. Warum nur Frauen und warum gerade Make-up-Tussi-Tanten? Also. Ja, also ein Mann war, glaube ich, gestern auch noch mit dabei oder so, den habe ich jetzt aber nicht mit reingenommen. Aber können wir bitte die Brünette hören? Ich gehe nicht in meinen Friseursalon oder zum Maniküren und frage dann da danach, was ich wählen soll, oder? Also, hier, Lifestyle-Videos, oh, nee. Comedy, humorvolle Weise, genderbezogene Klischees. Oh. So, was war sie hier? Sie hatte, glaube ich, auch irgendwie sowas. Mode, Lifestyle, setzt sich auch mit Themen wie Homophobie und Rassismus auseinander. Das klingt wie ein schlechter DSA-Charakter, Salome Silvana. So Leute haben wir immer gleich rausgeschmissen, wenn die mit sowas kommen. Aus dem Hubschrauber. Ja. Geht's. Na, voll. Hier, Lifestyle. Komm, dann spiel doch mal ab, lass mal eine Minute reinhören. Ich will. Echt? Komm schon. Ich brauch's. Okay. Komm schon. Ach, Moment, ist noch gemutet, ja. Einmal mit Sound. Ja, ich hab's gemutet. Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Es ist mal wieder Zeit für ein Q&A und heute ist es aber ein bisschen was anderes, denn es wird so ein bisschen um Zukunft gehen und eben was um YouTube herum so passiert. Nächsten Monat finden nämlich die Bundestagswahlen statt, wie ihr hoffentlich wisst. Wir wählen da ja, wer uns die nächsten 4 Jahre regiert und ich finde das ein sehr wichtiges Thema und deswegen mache ich da mit bei der Challenge von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da schauen wir nämlich jetzt mal, was passiert, wenn man andere für sich wählen lässt und das dürft ihr jetzt in diesem Fall machen, denn hier oben rechts seht ihr eine Umfrage und da könnt ihr wählen, was ich zusammen mit Laura für eine Challenge machen soll. Und je nachdem, wie ihr wählt, muss ich dann damit leben, mit dem Ergebnis. Also das ist immer der Trick bei diesen Videos. Hä? Diese komische Challenge haben sie da immer drin. Das ist wohl irgendwie so der Gag halt eben. Ja, Chris, geh mal auf Downvote und dann gehst du direkt rechts davon auf Naruto vs. Guy, Naruto's Mushroom Rasengan. Oh, Alter, ich will neue Heimat im Nazi-Dorf sehen. Funktioniert so wie im echten Leben auch. Ihr könnt entscheiden, ob ihr wählen möchtet oder nicht, aber ich würde es euch natürlich ins Herz legen und ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Am 21. September kommt das Video dann online und ich bin schon wirklich, wirklich gespannt, was es wird. Dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die ihr mir gestellt habt und da habe ich eine von Lea. Die hat gefragt, wo möchtest du mal hinziehen? Und was hat es mit Gewalt zu tun? Bundeszentrale für politische Bildung. Wo möchtest du mal hinziehen? Ja, wo möchtest du wirklich hinziehen? Vor allen Dingen, aber wo kommst du Antwort, wirklich her? Ihre Antwort ist halt eben auch nicht Deutschland. Das ist eine interessante Frage, denn ich habe schon öfter mal nachgedacht darüber, wieder nach Amerika zu ziehen. Irgendwie für eine Zeit, also nicht unbedingt fest, aber so für ein paar Monate, weil ich ja ursprünglich aus den USA komme. Und ja, das ist immer so ein Ding, was so im Hinterkopf ist, aber erstmal gefällt es mir eigentlich ganz gut, da wo ich bin. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Städtekind oder so. Ich muss es nicht mega in die Großstadt ziehen oder sonst irgendwas. Ich mag es bei uns auf dem Dorf. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber das Patriarchat in Deutschland ist so stark. Die Sache ist, ich bin immer misstrauisch, wenn irgendjemand über Politik redet, so jetzt Celebrity-mäßig, der sonst nie über Politik redet. Und das halt nur bei den Wahlen macht. Ja, die redet ja auch nicht über Politik. Die kriegt da wahrscheinlich Geld für diesen Kram. Ja, aber wenn die damit jetzt gleich anfangen sollte, in dem Wahl- und Challenge-Aufruf, wie auch immer, Wahlaufruf-Video. Jetzt hatten wir hier so ein bisschen, irgendwie ist es Bundestagswahl und dann kommt jetzt hier noch die Rest der Zeit, so stellt mal eure dummen Fragen. Und das ist bei diesen ganzen Dingern hier so. Hey Leute, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Salome und heute gibt es mal wieder ein Fragen- und Antworten-Video von mir. Und zwar zu einem ganz bestimmten Thema. Heute geht es ums Thema Liebe. Aber neben der Liebe gibt es auch Themen bzw. Verpflichtungen, die wir im Leben haben, denen auch ich nachkomme. Bald sind nämlich die Bundestagswahlen und ich kann mit meiner Stimme mitentscheiden, wer unser Land für die nächsten 4 Jahre regieren soll. Ich mache bei der Hashtag Erste Wahl 2017 Challenge. Scheiße, ich korrigiere mich. Ich gehe nicht nur nicht zum Kosmetiker, um mir was zu holen. Ich gehe auch nicht in einen billigen Stripclub, um mir eine politische Meinung abzuholen. Können wir dann irgendwie weitermachen? Also, um ehrlich zu sein, finde ich das höchst deprimierend, wenn sie sagt, dass sie mitentscheiden wird, wer politisch mitregiert. Das ist erstmal so, oh Gott. Meine Stimme ist genauso viel wert wie deren ihre. Ich kriege ja so ein bisschen Drunken Peasants Flashbacks immer, wo die ein Video abspielen und da kommt irgendeiner überhaupt nicht zum Punkt. Und das ist bei den beiden bisher so gewesen. Okay, gut. Das Video hat irgendwas mit der Wahl zu tun. Komm zum Punkt. Ja, der Punkt ist, die Wahl findet statt. Und ich bin ganz was Besonderes politische Bildung. Und meint. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute gibt es wieder eine neue Folge Teenie-Tagebuch. Da lese ich immer aus meinem alten Tagebuch vor und da ist nichts wichtiger als die politische Bildung. Bundeszentrale für politische Bildung! Alter, ey. Ja, und man sieht ja einfach den Impact, den das hat, ne? Also, können wir nicht lieber meine Fitnessroutine gucken, oder? Das ist die perfekte Öffentlichkeitsarbeit, die Bundeszentrale für politische Bildung da betreibt. 170 Aufrufe. Ja gut, ja, also ich denke mal schon, dass es auf dem Kanal von den Leuten, wo das ja sicherlich auch hochgeladen werden wird, ein paar mehr Aufrufe hat. Ja, die Salome zum Beispiel, die hat 187.000 Abonnenten. Du Kacke! Ja, die hat 187.000 Abonnenten, ja. Hat die das Video da hochgeladen? Weiß ich nicht, kann man nachschauen. Mit Sicherheit. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich Voraussetzung dafür sein, dass sie das da... Weil das jetzt sieht jetzt das nicht aus wie ein Video, was die jetzt produzieren, damit die Abonnenten der Bundeszentrale für politische Bildung, also ich und die anderen drei, sich das da irgendwie angucken. Ja, die hat so aufregende Videos wie, wie sehe ich mit Kopftuch aus? Oh Gott. Oder warum ich keine teuren Parfüms mehr kaufe. Ja, Mann. Hier ist wieder mal ein Beispiel aus der Rubrik, warum der BR das Internet nicht versteht. Ah ja, das Video auf ihrem Kanal hat immerhin 34.000 Views. Aber da heißt es nur vergeben, Fragezeichen, fremdgegangen, Fragezeichen. Ihr entscheidet erste Wahl 2017. Auf Twitter haben alle großen Parteien und Spitzenkandidaten zweifelhafte Follower. Viele der Accounts scheinen keine echten Personen zu sein. Ach was. Doch, vor allem die Follower der AfD sind auffällig aktiv. Ja, vielleicht, weil sie die echt sind und keine Ahnung. Also. Oder die AfD-Leute können einfach besser Bots programmieren. Vielleicht auch das. Das ist so das Krypto-Nazitum, ja. Türkei nimmt Dschihad in den Lehrplan an Schulen auf. Nimmt den Dschihad in den Lehrplan an Schulen auf. Den Dschihad. Ich finde das gut. Moment mal, es ist Hafpo, Türkei. Ja? Es ist Hafpo. Alle mal nicht ausrasten, es ist nur Hafpo. Ich wollte der Türkei zu ihrer umsichtigen, guten Entscheidung gratulieren, dass sie auf dem Weg sind, einen Bauernstaat. Also, warum steht da Dschihad in Anführungszeichen? Sollte nicht eher der Lehrplan oder die Schule? Das ist genau das, was ich meine, okay? Denn der Dschihad setzt schon keinen Lehrplan mehr voraus. Ach Gott. Was ist das hier? Was ist das für ein verwirrender Graf? das ist in relativ einfachen Schritten erklärt, was denn der Brexit, also wie ein Brexit aussehen könnte. Okay. Und ich fand die Grafik halt ziemlich gut, weil du einen Gesamtüberblick hast, was es denn gibt und wie es halt aussehen könnte. Und ja, also dadurch könnt ihr euch viel Zeit ersparen, irgendwelche langen Artikel zu lesen. Und dann wird einfach euch erklärt, mit welchen Ländern denn Großbritannien dann noch Handelsabkommen hat und wie es denn genau im Detail aussieht. Naja, okay. Ah ja, okay, also. Ah ja, jetzt macht es auch Sinn. Du fängst bei UK an und dann hast du fünf Linien, denen du folgen kannst. Und je nachdem, wo dann der Text drin ist, auf den da zeigt, befindet sich dann halt die UK eben mit diesen Ländern in dieser Art von Verhandlungsmöglichkeit. Zum Beispiel der Swiss Brexit wäre dann nach ganz rechts außen. Da ist dann der European Free Trade Area gültig und da ist halt ja so, wie die Schweiz den hat oder wie Norwegen. Und so. Ja, okay. Genau. Also, du hast recht. Das ist vereinfacht, ja. Ja, das ist ziemlich gut. Ja, gut, ja. Am Anfang nur war das irgendwie viel und Venn-Diagramme übereinander legen und so. Da muss man halt immer nur kurz gucken, in welchen Kästen man ist, ne? Ja, ne. Aber ja, ganz cool. Machbarkeitsstudie. Uni Aachen plante für türkische Panzerfabrik. Ja, Mann, geil! Die RWTH Aachen ist für ihre Maschinenbauer bekannt. Einige von ihnen planten im vergangenen Jahr eine Panzerfabrik in der Türkei. Auch eine deutsche Firma war offenbar am Projekt beteiligt. Finde ich gut, weil Panzer in der Türkei bauen ist das, was halt jetzt nötig ist. Das, was Türkei jetzt braucht, ist Panzer. Solange die Panzerfabrik funktioniert hat und stabil steht, habe ich nichts dagegen. Ja, das Ding ist halt auch, das heißt ja immer, bitte keine Waffenexporte und tralala und hin und her. Und ich muss mir halt auch überlegen, auf der einen Seite ist der Erdogan ja schon irgendwie ein bisschen durchgeknallt. Auf der anderen Seite musst du dir halt auch überlegen, überleg mal, in Frankreich wäre Bürgerkrieg und in den Benelux-Staaten wäre auch ein Tumult. Und klar willst du dann Verteidigung haben als Deutschland. Also, oder vielleicht ist das auch nur ein fieser Trick, dass sie den mit der BER-Strategie bei so einem Großprojekt einfach lahmlegen wollen. Ne? Ja, Erdo ist fertig, aber der Brandschutz. Ich glaube, wir müssen das alles wieder abreißen. Ne? Wir müssen das nochmal neu planen. Das kann so nicht in Betrieb gehen. Ja, 4 Jahre Erdo. 5. Nee, kein Problem. Ganz sicher, in 4 Jahren und nochmal 10 Millionen drauf. Also überhaupt kein Problem. Ja, und hier hat der Juncker einen hervorragenden Weg gefunden, wie man denn, wenn man Handelsabkommen hier verhandelt, wie man das denn umgehen kann, dass ein kleines wallonisches Parlament halt Probleme macht, weil das war ja mit dem Freihandelsabkommen, hat doch da so eine kleine Region von Belgien halt nicht mehr ein nationales Parlament halt, sondern ein föderales Parlament, hat doch halt Probleme gemacht, das Trade Agreement durchzuboxen. Und jetzt schlägt man halt vor, dass das Handelsabkommen aufgeteilt wird in verschiedene Teile, sodass du einen Teil von dem Handelsabkommen direkt durchboxen kannst, ohne dass ein Parlament zustimmen muss. Und halt nur noch ein Teil des Handelsabkommens dann tatsächlich in den Parlamenten zur Abstimmung vorgetragen wird. Also, und ich fand das halt dann doch irgendwie relativ groß. So, ich weiß nicht, Handelsabkommen sind halt durchaus also noch weniger Möglichkeiten, wichtig. Also noch weniger Möglichkeiten, Veto einzulegen und noch weniger Durchsichtigkeit oder was? Genau. Geiles Bild, ey. Ja, aber das ist doch nicht sehr, also das ist auch wieder so eine Null-News, weil das ist nicht erst seit Trump so. Ja. Gab es doch schon unter Obama ein Riesengeschrei, als sie irgendwelche Schützenpanzer auf Gemeinden verteilt haben, als nach dem Ausmustern. Das sieht aus, als hätte Trump jetzt irgend so ein Mixtape gedroppt. Ja, nee, es ist. Nach den Ferguson oder Missouri Ausschreitung wurde das ja rückgängig gemacht und Trump hat das jetzt sozusagen wieder reinstated, also wieder halt durchgeboxt, dass halt die Polizei dann auch Granatwerfer haben darf. Nice. Geil. Ja. Wenn die Polizei keine Raketenwerfer hat, ist es dann wirklich die Polizei? Genau. Das ist der Punkt. Und hier, Israeli official, if Iran expands in Syria, we will bomb Assad's palace. Ja, Israel hat halt Eskalations ja, Rhetorik an den Tag gelegt, dass sie denn die Waffenruhe halt unterminieren werden. Ja, wie schon vorher gesagt, ein Hauptteil der Problematik im Mittleren Osten ist halt einfach dieser kleine kalte Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und Israel möchte einfach keinen iranischen Einfluss in Syrien sehen und sagt halt, wir werden eskalieren, wenn das der Fall ist. Ah, weil, ja. Dann sehen wir doch noch die Golfschmelze vor 2025 und das Cyberpunk-Regelwerk hat die Wahrheit gesagt. Die Eurokriege kommen dann als nächstes, weil sich hier ein Kalifat ausdehnt. Ja, und hier geht es halt darum, dass in Japan, es ist ja in der Verfassung verankert, dass man... Ist doch gekippt halt, worden, oder? Ja, aber dass halt das sozusagen generell in Japan dazu führen wird, dass sie halt weniger pazifistisch sind, was sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange waren. Und dass halt die nordkoreanischen Aktionen und auch Rhetorik dazu führen würden, dass Japan eventuell generell mehr aktiver militärischer ist und dass halt die regionale, das regionale Sicherheitsgefüge und regionale Gefahrenlage halt verändern wird, dauerhaft. Und dass es sich halt zurzeit am Abzeichnen ist. Also. Können die Amerikaner vielleicht mal... Ich sehe die Japaner nicht so expansiv oder so. Also finanziell haben sie eh schon mehr oder weniger zusammen mit so Kleinstaaten wie Singapur und Malaysia die Macht da unten. Also Können wir vielleicht diesen Raketenabwehrschirm, den Amerika gegen die Russen in Polen aufgebaut hat, können wir den abbauen und in Südkorea aufstellen? Das haben die doch sowieso schon. Die haben in Japan, als ich da in Tokio war, auf den Wolkenkratzern stehen Patriot-Batterien. Warum? Also offensichtbar für alle. Damals vor 4 Jahren. Warum kriegen die dann ihre scheiß Raketen überhaupt mehr als 10 Meter vom Boden, die Nordkoreaner? Ist doch bekloppt. Ja, es hieß ja irgendwie, die hätten beschlossen, um Daten zu sammeln über den Flugkörper, das Ding weiterfliegen zu lassen. Ah, okay. Das würde ich auch mit aber der Dicke hat ja sich jetzt am Wochenende oder letzte Woche mit einer angeblichen Wasserstoffbombe fotografieren lassen. Ja, das hatte ich auch noch gelesen. In eine Rakete stecken und bis zur Westküste der USA schießen kann. Alter. Ja, und hier in dem Artikel geht es um eine Biologin, die hobbymäßig auch Bienenzüchterin ist. Zoe Quinn? Nein, nicht um Zoe. Nee, aber die gute Frau, die hat halt... die hatte an ihrem Bienenstock, da waren halt Löcher an der Seite dran, wo halt Honig rausgelaufen ist. Und dann hat sie da so Mottenlarven gesehen und die hat sie halt eingepackt und dachte sich, ja, die gucke ich mir mal an. Und dann hat sie die in eine Plastiktüte getan und mit nach Hause genommen. Und dann hat sie festgestellt, dass halt zu Hause dann die Motten entkommen waren, weil sie halt Löcher durch die Plastiktüte gefuttert haben und dann halt sie in ihrem Haus verbreitet haben. Und das ist allerdings ziemlich verwunderlich, dass halt die Viecher sich tatsächlich durch Plastik selber durchfressen können. Weil wir haben bisher nur so eine Mikrobe, die aber halt nur sehr, sehr wenig Plastik auffuttert. Und man will jetzt nicht übertriebene Hoffnungen in diese Motte reinstecken, weil am Ende, wenn jetzt deren Ausscheidungen giftig sind oder wenn sie sozusagen keinen Nährwert aus dem Plastik, was sie futtern, erhalten, dann ist es halt keine Möglichkeit, mit Plastikmüll halt fertig zu werden. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in eine Richtung, die Plastikentsorgung halt zu verändern. Und es war halt ganz interessant sozusagen, dass halt du eine Motte hast, die Plastik futtert. Aber man weiß noch gar nichts über die Ausscheidungen oder wie? Nein, das muss man alles noch testen. Aber man hat halt mal die Larve gefunden. Und die frisst ziemlich viel. Also. Okay, das ist cool. Oh, Hubble findet Hinweise auf Wasser bei 3 Exoplaneten. Das ist toll. Jetzt würde mich mal interessieren, ob Hubble auch genug Wasser findet und auf diesen Exoplaneten. Und nicht einfach nur Hinweise auf Wasser. Also wenn da ein Glas Wasser steht. Erhebliche Mengen steht da. Also klar gibt es nur Hinweise. Erstmal. Ach da, ja, ne, Dennis, ein bisschen weiter lesen als nur die Überschrift wäre vielleicht gut, ne? Also bei der Erde könntest du ja auch von Weitem sagen, es sieht aus, als gäbe es da erhebliche Mengen Wasser. Ja. Ja. Du kannst aber nicht planschen gehen. Ja. Selbst wenn da Wasser ist. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir immer wieder Exoplaneten finden, wo man eventuell weiter Feminismus ausbauen könnte. Das ist ein kleines Problem mit dem Hinkommen. Ja, das sind alles nur Detailfragen. Wichtig ist Lebensraum im Weltall. Guck mal, wir können doch einfach die Leute nehmen, die eh schon irgendwie so an Dschihad und globalen Kommunismus und so glauben, ne? Und die einfach auf diese Exoplaneten schicken. Dann haben wir so einen Planet Dschihad und Planet Marxismus. Das ist doch super. Ja, oh, Alter. So ein Planet, auf dem nur der Feminismus herrscht. Geil. Genau, man kann Kybra ganz allein auf so einen Planeten ziehen, dann brauchst du nie wieder irgendwas erklären. Das wäre so Kybra in der Galaxie Liebe. Ach, wie bei Sternenspiel. Nee, Sternschatten. Jeder geht auf einen Planeten, wo es ihm Spaß macht. Ja. Lesbian Fanatist. Fantasist. Fantasist? Seltsam. Lesbian Fantasist invented 15 rapes and sexual assaults, which saw men jailed to get sympathy from girlfriends court hears. Also die Frau hier hat sich 15 Mal verschiedene Arten von Vergewaltigungen überlegt, ja, und der Typ ist dann einfach hinter Gittern gekommen, ja. Verschiedene Typen. Und die hat das immer nur gemacht, damit sie Sympathie von ihren Freunden bekommt. Der Typ hat... Ach, verdammt. Es ist so verwirrend auf Englisch, die Dinger zu übersetzen und dann auch noch zu verstehen, was da drin steht, weil die immer so Sätze ineinander verwickeln. Ich dachte, du bist Linguist. Die hat sich 15 Mal über die ausgedacht und ein Held ist dafür tatsächlich ins Gefängnis gekommen. Genau, ja. Ja, aber das stimmt also, nicht, weil die ist 10 Jahre listen, dafür. Also. Listen and believe, die ist 15 Mal vergewaltigt worden und das hier ist nur das patriarchale System, was zurücksteht. Du Roboter. Robot and believe. Oh. Robot und believe. Nee, aber das ist schon krass, Alter. Weißt du, der eine davon, der war 2 Jahre im Gefängnis. Das ist widerlich. Das als Vergewaltiger im Gefängnis, das ist nochmal extra schön. Das Lustige ist halt echt, dass Leute wirklich glauben, Frauen würden niemals über sowas lügen. Ja, und vor allem die Frau, die auf dem Bild abgezeichnet ist, weißt du? Die Frau, die wird vergewaltigt. Very, very convincing liar and enjoyed being seen as a victim. Ist doch über Zoe. Ach nee, ist immer noch das mit der Lesbo, okay. Ich meine, was 6.400 Stunden an Polizeiarbeit und 750.000 Pounds an Schaden, was einfach nur an Staatsgeldern verschwendet werden für dummes Geschwätz. Ich habe Verständnis für dummes Geschwätz, sonst würde ich ja nicht jeden Sonntag hier sein. Aber, weißt du, wenn es dann Staatskosten verschwendet, ist es irgendwie was anderes. Ja, aber ich glaube, das ist dann so ab so einem bestimmten Punkt so, weißt du, wenn sie dann ernst genommen wird für ihre Aussagen, denke ich mir, so wird sie da jetzt nicht hinkommen und sagen, nee, ich habe gelogen. Ja, also die sieht da schon irgendwie so moralisch schwaches Individuum aus, so also von dem, was sie tut. Boah, das ist, Alter, nee. Also, und selbst wenn sie 15 Mal vergewaltigt wurde, ich meine, gab es denn überhaupt Nachweise dafür? Sie hat jetzt 10 Jahre bekommen, auf jeden Fall steht hier drin. Ja, cool, aber für das Zerstören von 15 Leben sollte sie 15 Lebensstrafen kriegen. Ist ja nur einer in den Knast gekommen. Ja, aber dennoch, weißt du, die hat einfach so viel Schaden angerichtet. Boah, nee, du. Nerdy Boys Stuff, britische Schülerinnen wollen nicht programmieren lernen. Quack, quack, quack, quack, quack. Ja, aus der Abteilung Frauen interessieren sich halt weniger häufig im Durchschnitt für Sachen, die mit Programmieren zu tun haben. Wegen dem Patriarchat. Und das bildet sich halt auch in der Schule ab. Wegen dem Patriarchat. Wegen dem Patriarchat, ja, genau. Und sie zeigen auch schön, dass sie keinerlei Vorurteile haben, weil das nur für Nerdy Boys, ne? Nicht ja, nur, und das Geschlecht ist ja gesellschaftlich. Ist, sondern auch noch diese Kack-Nerds. Ja. Und ich finde es interessant, bei ähnlicher Artikel rechts steht hier so ein Artikel mit der Überschrift "Gehört Code zum künftigen Bildungskanon?" Ja. Experten fordern, Programmieren in der Grundschule in den Lehrplan aufzunehmen und Informatik zum Pflichtfach zu machen. Ein Streitgespräch darüber. Also, wo ist da ein Streitgespräch? Wenn wir Technik wirklich so benutzen wollen und zugänglich machen sollen, dann müsste es doch mehr sein, als einfach mal hier und da ein bisschen googeln. Ja. Ja. Programmieren wird halt einfach zu den Grundfähigkeiten gehören in der Zukunft. Also ja, einfach die Jüngeren, die müssen das halt möglichst in der Grundschule schon lernen. Also ja, außerdem ja, hat man da... Ich weiß nicht, wir brauchen ja auch Friseure und Köche und die müssen nicht programmieren, hoffe ich. Ja, aber so zum Beispiel so intellektuelle Putzfrauen wie die Kybra, die könnte doch schon davon profitieren, wenn sie mal aufsteigen würde, weißt du? Ja, ich finde das eigentlich ja, schon also ganz wichtig so zum Generellen, dass man halt eben irgendwie weiß... Das habe ich, glaube ich, schon mal hier irgendwie erzählt mit diesen Datenbanken, halt, was in so einer Datenbank irgendwie gespeichert werden kann und wie man das in Relation setzen kann und so. Dass die Leute dann halt, wenn sie irgendwie wissen, dass irgendwelche Daten von ihnen erhoben werden, dass sie sich vielleicht mal überlegen können, was das eventuell über sie aussagen könnte, diese Daten, die da erhoben werden. Was ja, halt, wenn man noch nie irgendwie eine Datenbank gebaut hat, man halt nie irgendwie gesehen hat. Ne? Und ich kann nicht das wäre auf jeden Fall ein gutes Ding. Ich würde sagen, das ist was für 6., 7. Klasse oder so. Ja, für die Grundschule also ist es sicherlich. Ich würde Grundschülern jetzt nicht schon mit Programmieren auf den Senkel gehen. Ja, aber die, naja, es kommt auch die Sprache drauf an. Die Briten hier sehen also, ja auch nicht aus wie Grundschüler, ne? Also. Nee, nee. Aber irgendwer hat eben von Grundschülern gesprochen. Das war ich. Scroll mal zu den letzten drei Absätzen. Ursache sei vor allem ein auf Jungen ausgerichteter Unterricht. Warum? Sind da irgendwelche Strip-Hintergründe auf den Monitoren installiert? Oder? Nein. Der Grund dafür ist, weil es wahrscheinlich was mit Sprache zu tun hat. Es gibt die Theorie, die halt irgendwie nicht bestätigt wurde, immer noch nicht, dass Sprache, also dass dein Geschlecht und deine Sprache irgendwie so zusammenstecken und dass, wenn man bestimmte Sprache verwendet, es für Leute, die ein bestimmtes Geschlecht haben, besser ist und leichter ist, diese Sprache zu verstehen. Aber hier gibt es doch auch wieder eine Logikimplosion. Die Leute, die gegen diesen ganzen Stereotyp-Blödsinn sind, sagen, dass der Informatikunterricht fast ausschließlich anhand von Beispielen aus der Jungsperspektive erklärt würde. Was wollt ihr denn jetzt? Und was ist die Jungsperspektive? Ist doch klar, dass bei Physik und Beschleunigung jemand eher auf einen Zug oder ein Auto kommt, würde ich mal sagen. Also ja, aber ich glaube... Was ist die Jungsperspektive in der Informatik? Eine Jungsperspektive wäre halt einfach eine Perspektive, die Jungs besser verstehen. Weil sie einfach... Jungs sind einfach inhärent besser mit Dingen, Frauen sind besser mit Lebewesen. Hört man doch auf, so einen biologistischen Schwachsinn zu reden. Ja, aber das ist doch eben dann so, wie diese Jungsperspektive dann entsteht. Ja, eine Jungsperspektive ist abstrakteres Denken. Ja, solche komplexeren Prozesse. Ich meine, die kriegen jetzt die Aufgabe, schreib ein kleines Computerspiel à la Depression Quest. Und das ist jetzt deine Jungsperspektive, wenn du Basic HTML irgendwie schreiben muss. Also was mit der Jungsperspektive gemeint ist, ist wohl ganz unklar. Es gibt einen hier in den Kommentaren, Luc Marot heißt der irgendwie, der versucht hat, das rauszufinden und ist über drei heiße Artikel in ein Microsoft-Dokument gekommen, in eine Studie, nichts gefunden, was diese Perspektive genau sein soll, was damit gemeint ist. Ja, also wie gesagt, das ist diese Idee, dass Sprache und Geschlecht so eine ganz große Korrelation haben und dass, wenn wir die Sprache ändern, wir dann auch viel fairer sind, was eben diese Unterschiede zwischen Geschlechtern angeht. Und das ist aber so ein Ding, das ist, das ist lächerlich. Natürlich, wir erstellen uns das so, was wir als Konzepte verstehen, aber das würde, selbst wenn es wahr ist, überhaupt nicht das Problem lösen mit Verständnis von Sprache und wie unsere Gehirne funktionieren. Und ich meine, wenn du halt ein Konzept nicht ganz verstehst, ist es halt ein schwieriges Ding, ja, aber man kann es lernen. Ja, hier, was ist KMPKT für eine Rubrik? Was bedeutet das? Also, das ist ein Ah, kompakt. Das sind Artikel aus der Rubrik Dinge, die tatsächlich so passiert sind und die wir aufschreiben aus Gründen des ethischen Journalismus. Erst als sie einen Mann erfanden, wurde ihr Startup ernst genommen. Ja. Was für ein Startup ist denn das? Wahrscheinlich, weil sie vorher Bilder mit diesen Neonhaaren da gepostet haben, als sie Geld gefragt haben. Dass als dann in der E-Mail-Korrespondenz dann irgendwie noch ein männlicher Name aufgetaucht ist, dass sich vorher alle Männer an sie rangeschmissen haben und sie nicht ernst genommen haben und unfreundlich waren und das nur dadurch, dass sie einen Mitarbeiter erfunden haben, dann ernst genommen worden sind. Und ich denke mir einfach nur, dadurch, dass sie diese Geschichte erfunden haben, haben sie kostenloses Marketing von der Welt bekommen und haben dadurch den Wert ihres Unternehmens gesteigert. Ich glaube, sie haben, indem sie überhaupt eine weitere Person erfunden haben, die qualifizierter dargestellt wurde, als sie es waren, wurden sie ernst genommen. Es könnte auch eine Frau sein. Weißt du, das ist wieder so ein Ding, weißt du, wenn die einen Typen erfunden hätten, der ein totaler Dummarsch ist und nichts kann, ja, okay, aber ich kann das jetzt echt schwer vorstellen, dass ihr Unternehmen ernst genommen wurde, nur weil der jetzt ein männlicher Name ausgedacht wurde. Also ich weiß nicht, was steht denn in der Story da so drin? Naja, es gibt Studien in die Richtung. Jetzt in Amerika spezifisch gibt es Studien, gleiche Bewerbung, weiß anhörender Name, schwarz anhörender Name. Also wenn er irgendwie Jamal heißt oder sowas. Ja, und Studien zeigen. Und wenn du dich da schwarz anhörst, gibt es halt einen nachweislichen Effekt, dass du weniger gut anklingst. Ja, okay, klar, genau so ist es auch so ein Effekt, so wenn du einen Ausschnitt hast, hast du größere Chance genommen zu werden, ja, beim Interview so, klar. Aber was war denn gerade die Methodologie hinter der Aussage, alles immer noch Sexismus? Naja, Schulplatzvergabe darf nicht von Geschlecht oder Herkunft abhängen. Ja, aber warum dann Quoten einführen? Oder sind die hier auch gegen Quoten? Ja, da wollte eine Schule männlichen Schüler nicht annehmen, damit Platz für Mädchen frei bleibt. Ja toll, aber das ist doch genau derselbe Scheiß. Mann, Alter, ich bin schon wieder so matt. Schulplatzvergabe darf nicht von Geschlecht oder Herkunft abhängen. Und dann, damit da ein Platz für ein Mädchen frei wird, einen Jungen ablehnen. Geil. Ich finde es halt auch einfach geil, dass eine Schule deswegen Prozess geführt hat und verloren hat. Und ich mir denke, das zahle ich von meinem Steuergeld, dass ihr euch mit Scheiße beschäftigt. Och, Mann. Feminist Clementine Ford sparks walkout by refusing to answer schoolboys questions. Das könnte interessant sein. Also, ich finde auf jeden Fall, das nicht startende Video hat schon mal, sieht schon mal sehr gut aus. Alter Clementine. Vor allem der lustige Fuchs ist toll. Was waren denn die Fragen? Clementine sieht ihre Vorgängerin aus den 70ern ähnlich, figurmäßig. Aber die kennen die Leute halt gar nicht mehr, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hat die halt irgendwie, war sie in der Schule eingeladen, um darüber zu sprechen, dass Feminismus toll ist. Und dann hat sie die Fragen von halt Schuljungen nicht beantwortet, aus Gründen, die man in der Hose findet. Und ja. Und dann sind halt ein paar Mädels aufgestanden, meinten, es ist halt Bullshit, und dann meinte sie, ihr seid alle Assi, jetzt habe ich einen Backlash und ich bin unglücklich darüber, ich bin eine tolle Feministin. Halt der übliche Kulturmarxismus. Cool, die hat einfach einen 15-jährigen Jungen gemobbt. Geil. Mhm. Wow. Aber das Lustige ist, die Leute, die sich dann dagegen gewendet haben, nachdem sie die Jungs wie Scheiße behandelt haben, waren die Mädchen, die aufgestanden und gegangen sind. Wie einfach könnten wir die Feministen-Extremos da loswerden aus Berlin, wenn die deutschen Frauen auch einfach mal sagen würden, nee, ihr sprecht nicht für uns und jetzt haltet die Klappe und macht eure Nische mit euren 5%, die euch zustimmen. Ja. Also entweder gehen Frauen aus ihrem scheiß Feminismus-Opfer-Motiv raus und erreichen was, oder sie können von mir aus da gern verrecken, aber die sollen niemanden mit reinziehen, weißt du, die sollen niemanden so verletzen und so, weißt du, so, weil sie selbst so richtige Fotzen sind. Das kann doch nicht sein. Das war aber gerade Misogynie. Nee, es war nicht Mythogenie, ich habe sie ernst genommen. Ja, ich habe beobachtet, was sie gemacht hat. Das, was ich hier gerade markiert habe, ist auf jeden Fall schon mal der erste Fehler gewesen von dieser Schule. Also. Ja. Einfach auch nur so, du hast irgendwo Rektor oder einen Lehrer, der sich denkt, Gender und Popkultur, da müsste ich jemanden einladen, der einen Blog hat und über Feminismus schreibt. Das sind Leute, die einfach aus dem Job rausgehören. Das ist dieses, der lange Marsch durch die Institutionen, wo du dann die ganzen Kulturmarxisten in der Bildung und in der Forschung sitzen hast, wie sie es und sich durchfressen. Ich meine, also in Australien, eingeladen? In Australien hatten sie auf jeden Fall auch mal so ein Ding mit so einem Bildungsplan, der da auch auf nationaler Ebene kam, wo dann irgendwie Transgender-Akzeptanz und so ein Kram da irgendwie drin war, mit halt dem üblichen, du musst deine Weisheit prüfen und so ein Kram. Und da war sie auch riesig dafür. Aber ich verstehe halt echt nicht. Also selbst wenn es stimmt, was sie sagt, okay, selbst wenn dieser 15-Jährige so richtig stur war und so hier und da, warum reagiert eine Erwachsene, mit Erwachsenen meine ich einfach nur so irgendwie länger Gelebte, ja, durch mehr irgendwie durchgegangene, mehr Zeit fürs Denken gehabte Frau, ja, so auf so ein Kind. Ich meine, wenn sie doch schon selbst die Begründung hat, dass der einfach so eine sehr eingeschränkte Weltansicht hat, warum muss sie dann jeden sofort zur Sau machen? Was ist das für ein Scheiß? Kann die überhaupt nicht professionell sein? Ich meine, es wäre halt auch interessant gewesen zu wissen, was denn die Frage war. Ich meine, wenn jetzt ein kleiner Shitlord gesessen hat, der gefragt hat, wollen Sie wie die Katzenlady aus Simpsons werden? Okay. Ja, meine Güte. Weißt ja, aber du, da lachst du drüber und du machst nicht irgendwie alle zur Sau und dann laberst du auf Twitter nicht drüber. Das ist so unprofessionell. Wirklich mal. Also die soll auch auf keinen Fall irgendwo auftreten, okay? Die hat wahrscheinlich einfach dieses Jesus-Video von Kinski gesehen und hat gedacht, so muss man reagieren, wenn das Publikum nicht irgendwie das macht, was man will. Ja, übrigens, ja, hier, das Publikum nicht macht, was man will. Jetzt hat die Kirche einen neuen Ansatz, um Leute zum Beten zu bringen. Die holige Bimbel, Stories von Gott und ein Crew. Ein flyes Book für den trendbewussten YOLO-Swagger, der schon alles harnt. Endlich könnten wirklich alle die Bimbel lesen. Die heilige Schrift im Internetdeutsch. Die bestesten. Oh Gott, das klingt jetzt schon so angestrengt, dass ich es nicht. Das Einzige, was ich echt lustig finde, ist, dass da unten nach Shahak Shapira steht. Ne? Ja. Die bestesten Stories aus dem freshen Old School Tasty Ment, übersetzt inklusive Bimbel Allstars wie Jesus Christus. Crispus. Oh, ey, Leute, ich möchte nicht dazu aufrufen, Adolf dass, und dass Eva. Ihr irgendwie in euch bei Thalia.de anmeldet und es runtervotet. Abraham. Ich möchte das Broham. Nicht. Aber ich muss, als ich das gesehen habe, musste ich an eine Szene aus den Simpsons denken, wo der Krusty einen neuen Hamburgerladen eröffnet und dann da ein Hamburger-Dieb ist und der Krusty glaubt, dass es ein echter Dieb ist und dann diesen Schauspieler totschlägt. Und dann irgendwann ein Kind sagt, stop it, he's already dead. Und irgendwie muss ich da bei der Bibel einfach an dieses Kind denken, was sagt, stop it, it's already dead. Weil ich meine, one flies book für den trendbewussten YOLO-Swagger. Alter, da gibt es 800 Payback-Punkte für. Was denkt sich dieser Mensch? 800 Payback-Punkte. Was ist das für ein Name? Shapira, Shahak. Vor 10 Jahren kann ich mich erinnern, da war ich irgendwo im Auto und es lief Radio und da wurde auch so eine Bibel vorgestellt und die war so in Hip-Hop-Deutsch oder war das vor 15 Jahren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine scheiß alte Idee und das ist wie Themen-Schachspiele. Niemand will sie wirklich. Aber es gibt ein Star Wars-Themen-Schachspiel, das liegt seit ungefähr 15 Jahren ganz unten in der Spieleschublade. Ich habe ein Simpsons-Themen-Schachspiel. Was mich wirklich fertig macht. Jetzt tun sich Abgründe auf hier. Ich habe es geschenkt bekommen, weil jemand wusste, dass ich Star Wars mochte damals. Was mich wirklich fertig macht, ist, dass da steht Stories, also im Mehrzahl von Story, ja, aber ohne IE, sondern Stories. Das macht mich echt fertig. An dem ganzen Ding ist das das Schlimmste. Ah, wirklich? Ja. Ist das so? Das ist schon eklig. Fast so eklig wie Shahak Shapira. Hey, das ist ein Jude. Hallo, du Antisemit. Was ist da los bei dir? Ist das so? Oh ja, ich bin böser Antisemit, ja. Weil ich den einen einen Menschen, der zufällig zu dieser Gruppe gehört, scheiße finde. Ah, das ist wie mit Anita Sarkeesian. Ja. Shit. Schon wieder reingefallen. Ja. United Nations urges US to give up free expression to combat racism. Die also, UN, so heißt du was, du musst einfach weniger Leuten die Möglichkeit geben, zu sagen, was sie denken. Das hilft. Ja, das war schon immer gut, Redefreiheit einzuschränken. In jedem politischen System, wo sie angefangen haben zu verbieten, was man sagen darf, das war eine Oase der Menschenrechte. Und es gab noch nie eine bessere Idee, wie Grundrechte abzuschaffen, weil das bringt die Menschlichkeit in den Dialog. Weil, ich, keine Ahnung, einfach nur so, fickt euch, die fand, keine Ahnung, was soll die Scheiße, warum kommt ihr überhaupt auf die Idee zu glauben, dass es ein guter Vorschlag ist? Nee, Moment, das was mich stört, ist ja nicht das was mich stört ist, man kann schon logisch gern zu diesem Punkt kommen, das ist auch, doch, man kann schon dazu kommen, die Sache ist halt einfach nur, das ist so jetzt ein Fall von, ab wann ändert man seinen Ansatz, ja, wenn er dich dazu hinführt, dass du schon dafür sagen würdest, hier, weißt du was, irgendwie freie Ausdrucksweise soll mal irgendwie eingeschränkt werden und weg damit, ja, so, Hauptsache Rassismus ist weg, dann ist halt die Frage, wenn danach immer noch Rassismus ist, was bist du dann bereit, immer noch zu geben? Was ist dann der nächste Preis? Ja, du hast dann den Leuten schon gesagt, sie sollen ihre Waffen abgeben, dann ihre Meinungen abgeben. Was dann? Was ist der nächste Schritt? Gulags. Ja, Gulags. Ja. Viele Leute wissen es gar nicht, aber Gulags sind eigentlich nicht die Orte, an die Leute hingeschickt wurden, das war nur eine Zentralverwaltung. Das ist, ja, das ist was ganz anderes. Okay, jetzt wissen wir endlich Bescheid. Und wie hießen die Leute, die Orte, wo die Leute hingeschickt wurden? Um ihre Privilegien zu überprüfen. Das war ein Korrektionslager. Ja, politische Korrektionslager. Arbeit. Ja, das waren Kulaken, die mit durch Hassrede ihre Nein, die Kulaken, das waren die Leute, in verschiedenen Städten und die hießen dann danach. Da gab es das in Wiczorecki und das in Banaszczukski. Da gab es ganz verschiedene Lager. Ja. Ich höre den Hubschrauber im Hintergrund. Hubschrauber, ich höre dir Rotoren. Ich fand einfach die Überschrift einfach so, ich dachte mir, endlich habe ich von jemandem den Zuspruch bekommen, mich zu äußern. Auch Dummköpfe dürfen ihre Meinungen äußern. Weißt du, danke. Aber Abel, du bist doch nur dumm wie ein Esel und doppelt so hässlich. Ja, hier, der Bundesrichter Thomas Fischer hat in Dresden für mehr Gelassene bei der juristischen Bewertung der Äußerung von Rassisten und Rechtsradikalen plädiert. Gelassenheit, ja genau. So sei Pegida-Chef Lutz Bachmann seiner Ansicht nach ein rechtsradikaler Rassist. Eine Äußerung wie dessen Rapefugees-T-Shirt sei jedoch nicht verboten. Genau das ist es ja. Dieser Typ hat es erkannt, weil es sein Job ist und er ein Profi drin ist. Ja, aber super. Ist das nicht der gleiche Thomas Fischer, der eine Anzeige gegen den Gauland gestellt hat, wegen seinem Entsorgenspruch? Ja. What? Ja. Genau. Und das war nämlich auch mein Stick sozusagen, das irgendwie beim Fischer, ich weiß nicht. So, das finde ich, also da war ich echt ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe. Also ist der auch irgendwie, misst der mit zweierlei Maß und irgendwie hypokritisch schon so. Okay. Ja, okay. Aber das ändert nichts daran, dass die Aussage, die er hier jetzt in dem Moment getroffen hat, wenn wir uns vom Kontext entfernen, ja, so inhärent eigentlich so eine sehr positivistische, was Meinungsfreiheit angeht. Und auch nahe liegt am deutschen Recht, ja. So, dass das Bundesverfassungsgericht ja beschlossen hat, dass alle Meinungen, egal ob sie jetzt gefährlich oder ungefährlich eingestuft werden, wahr oder falsch, dumm oder schlau sind, ja, irrational oder emotional, ja. So, es zählt alles zur Meinungsfreiheit. Ja, ich würde ihn auch echt gerne mal fragen, den Fischer, wie er auf die Idee kommt. Also jetzt mit dem Gauland, weil er in der Vergangenheit ja solche Äußerungen hier gemacht hat. Und also ich glaube, das war bei Axel des Guten, da hatten sie auch Beispiele irgendwie für ganz viele Zusammenhänge, in denen unterschiedlichste Politiker in den letzten Jahren irgendwie von Entsorgung gesprochen haben. Und also wenn das jetzt alles nicht gehen würde, weil das Ding, es ging ja um diesen Entsorgungskommentar, dann müsste man halt diese ganzen Leute dann auch noch behelligen quasi. Ach was. Was ist das, Venezuela, was Mars NetzDG kopieren will? Ja. NetzDG macht Runde. Russland hat es kopiert. Venezuela will ein ähnliches haben. Gut. So. Einfach so super. Aber der gleiche, ich meine, das ist auch der Witz, ne? Der Hochkommissar der UN wirft Venezuela das vor. Der gleiche, der vor zwei Artikeln noch gesagt hat, die USA sollen ihre Meinungsäußerung mal einschränken. Wegen Rassismus. Müsste doch der Maduro auch nur sagen, ja, wir haben so Angst vor den Rassisten, deswegen müssen wir das machen. Ja, die haben antisozialistische Rhetorik und das ist Hassrede Level 4. Nicht 5, aber Level 4. CIA-Puppen sind das alles. Die muss man sich wehren können. Ja, das war schon ein älterer Artikel, aber das war, ich weiß nicht, dass das NetzDG blöd ist, weil das ein Standpunkt ist, der bei den Weltraumaffen bisher so selten gefallen ist. Habt ihr hier nochmal einen Artikel darüber, dass das NetzDG blöd ist? Von dem Doktor. So, da habt ihr's. Ach so, allerdings vom Mai, das war natürlich dann auch zu dem ersten Entwurf, ne? Ja. Das ist ja dann leider nicht so aussagekräftig. Müsste man jetzt nochmal gucken, was der Herr später noch dazu gesagt hat. Alter, Salafisten wollen Kita eröffnen. Was kommt als nächstes? So, Aryan Brotherhood Kinderhort für nachmittags. Ja. Hier wird die nächste Generation gezüchtet. Wir haben 14 Räume für die Zukunft unserer Kinder. Nee, also ich meine, klar, natürlich, also wie kann man auch sonst, also die erlauben ja auch nicht den 12 Stämmen irgendwie ihre eigene Schule zu errichten oder ihren eigenen Kindergarten. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das eine Frage ist. Ja. Die Frage ist halt auch, ich weiß nicht, also inwieweit du, wenn du es nicht offiziell betreiben kannst, das dann auch wirklich nicht stattfindet. Aber auch einfach nur der Versuch, schon eine Kindertagesstätte. Ich finde es einfach krass. Also, weißt du, dass du, dass es ein Gericht gab, was sich damit beschäftigen musste. So. Und dass das erst verboten worden. Dass man das erst verbieten musste, dass die das machen dürfen. Und aber es gibt doch zu wenig Kita-Plätze. Ist doch gut, wenn sich gemeinnützige Organisationen da engagieren. Ja. Oder? Ich glaube, Salafisten wären eher die gemeineren. Ja, Mann. Oh. Ja, ne? Ach, aber hier werden ja Kinder auch schon in dem Foto, werden die auch schon indoktriniert. Rote Gruppe sehe ich da oben, steht da. Also müssen sich auch keinen Kopf machen, ne? Linksradikales Pack. Ja, das ist also total Mauer ebelistisch. Was ist mit den Leuten, die rot-grün blind sind? Rot-grün blind? Wählen die AfD? Wissen nicht, ob sie SPD oder Grüne wählen sollen. Neukölln, Bezirk plant Grabflächen für Muslime mit Ausrichtung nach Mekka. Na das, da ist auch von der Wiege bis zur Bahre ist für die Leute gesorgt. Erst in den Salafisten-Kindergarten, mit 8 springt man sich in die Luft und dann kommt man da auf die Grabfläche. Boah, weißt du, wenn jetzt jemand hinkommen würde und sagen würde, ich hätte gerne eine Kindertagesstätte eröffnet, ganz im Geiste von Herr der Ringe, ja, so, so oder im Warhammer 40k-Style, kann ich das bitte haben, dankeschön, ja. So, das ist so ja, Herr der Ringe wäre, glaube ich, weniger problematisch. Ah. In Herr der Ringe gibt es nur Weiße. Sollen die anderen dann die Orks sein oder was? Chris, wie stellst du dir das vor? Sehr gut stelle ich mir das vor. Haben die doch gleich ein Motto, wo sie miteinander spielen können. Und dann bringt die Mom wieder, ist niemals zu spät. Das ist dann so, der kommt er zu früh. Ein Imam erscheint immer zur richtigen Zeit. Mohammed erscheint immer zur richtigen Zeit. Nee. Das geht gar nicht anders. Also wenn er zu spät kommt, dann ist dann heißt das, dass die Zeit nicht recht hatte. Aha. Ja, weil er ist der perfekte Mensch. Boah, du hast ihn einen Menschen genannt. Steinigt ihn! Oh mein Gott. Ja, da weiß ich doch, wo ich meine Kinder hinbringe. Ja, Kinder, Kulturmarxismus gilt es zu zerschmettern, überall, wo ihr ihn seht. Aber Abel, der Kulturmarxismus bereichert uns doch alle, siehst du nicht, wie ernst... Aber Kulturmarxismus ist doch nur so ein Kampfbegriff, den die Rechte in die Diskussion eingebracht hat. Niemals. Ach ja. Ich finde es nicht gut, wenn ihr euch dieser Begriffe bedient, weil damit kommt ihr ja dann automatisch scheiß Nazis, seid ihr dann. Hervorragend. Hervorragend. Wenn wir ein Soundboard machen, dann wird das Knopf 1. Ja. Das ist der einzige Knopf. Das ist so ein Button. So ein roter Button. Oh, guck mal, ein Video mit Kübra. Dann können wir dann so einen Helikopter-Zusammenschnitt machen. Hör mal auf, die 1 zu drücken, ich höre nicht, was sie sagt. Ach, Leute, danke fürs Zuschauen. Lasst doch, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch da, das hilft voll gut. Nein, lasst euch nicht gendern. Lasst euch nicht gendern. Genau. Aber ich muss doch irgendwie so der gute Jude sein, hallo. Nein. Nicht bei uns. Nein, okay. Der ewige Jude vielleicht. Oh Mann! Ich habe leider keinen Eimer Kotze hier, den ich jemandem überstülpen kann, aber sonst würde ich das schon machen. Ach, ja. Ja, kommt gut nach Hause, lasst euch nicht vergewaltigen und so. Ja. Hör doch auf, Angst zu sehen, Opex. Ich habe gesagt, nicht vergewaltigen lassen. Wird? Du mit deinem Populismus, ich sag's dir. Haha, Populismus. Ach ja. Gut. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss.